Es ist Samstag, der 24.08.2024 und ich sitze mit meiner Holden hier auf einer Bank in Trier in der Nähe der Kaiserthermen und überlegt mal, 9, 10, 11, 12 in 4 Monaten ist Heiligabend. Das hat jetzt nichts mit Trier zu tun, aber ich weise mal darauf hin, nicht, dass das, ja, aber nicht parken können, das hat was mit Trier zu tun. Aber ich weise gerne mal darauf hin, weil nicht, dass nachher wieder einer kommt und sagt, er hätte nicht gewusst und hätte seine Geschenke nicht. Ja, es ist kompliziert mit dem Parken. Man sollte ja meinen, es kennt sich aus, aber doch eher schwierig. Naja, wir werden gleich eine Führung in den Kaiserthermen haben. Es ist das zweite Event im Rahmen des OC Headquarter Events. Es ist, glaube ich, das 11. Gestern war Auftakt-Event in einem Wirtshaus. Das war sehr nett. Da gab es ein gutes Zwickel. Das war schön. Das hat auch lange gedauert. Wir waren jetzt spät im Bett. Und wir residieren in einem Hotel, klar. Ja, gut, so klar auch nicht, aber ist halt so. Und als wir gestern in den Aufzug stiegen, wir konnten vom Parkhaus aus nur mit Aufzug nach oben fahren, Treppen gab es da nicht, war da ein Schild drin mit 3 lächelnden Smileys, einer grün, einer gelb, einer rot. Der grüne war von 6 bis wie viel? Du hast doch ein Foto gemacht. Die Längen schneide ich raus, keine Sorge. Ah, ich bekomme das Foto gereicht von meiner herzallerliebsten Holden, das ist toll. Also, 6.30 Uhr bis 8 Uhr, niedriges Frühstücksaufkommen, sogar in Englisch. Was haben sie geschrieben? Very calm time to have breakfast. So, dann 8 Uhr bis 9 Uhr, mittleres Frühstücksaufkommen, normal breakfast business. Und dann von 9 bis 10.30 Uhr, hohes Frühstücksaufkommen, mit Wartezeiten ist zu rechnen. Very calm time to have breakfast. You might need to wait at the buffet. Buffet? Buffet? Mein Englisch ist scheiße, aber es ist egal. Da saß auch, darf ich das wiedergeben? Da saß auch irgend so ein Engländer nachher hinter uns und der sprach also einwandfreies Oxford-Englisch. Das hört man ja sofort, ob da jetzt ein Engländer sitzt oder ein Australier oder ein Amerikaner oder irgendwie was, ne? Der da versucht, Englisch zu sprechen. Das ist schön. Versucht in seiner Landessprache. Meine Fresse. Meine Holde, die ist aber heute wieder so genau. Das ist jetzt der 38., der jetzt versucht, da mit seinem scheiß Auto zu drehen, weil er keinen freien Parkplatz mehr kriegt. Trauerspiel. Wir waren gegen 7. Ich warte nur die Sandalenträger ab. Wir waren so gegen 7 im Frühstücksraum und interessanterweise saß da nur ein Pärchen. Ich denke, es war ein Pärchen, also mutmaßlich. Franzosen, nein, Holländer, Holländer waren es. Franzosen kamen später. Und ja, wir hatten das ganze Buffet für uns. Da war das Frühstücksei, das war, also dieses, ihr kennt das, ne, dieses Tütenei, was die da, das war noch nicht angerührt. Also wir waren quasi alleine. Super Sache. Haben dann gefrühstückt, saßen da noch, haben auf ihn anders gewartet. Die kamen aber nicht. Egal. Und Punkt 8 Uhr, als hätte man eine Schleuse geöffnet, fluteten Menschen diesen Raum. Also wirklich so, wie es auf diesem Schild im Aufzug war. Das war schon der Knaller. Also die kennen ihr Publikum schon ganz gut. Und da gab es tatsächlich so Schlangenbildung vor den Brötchen, vor dem Kaffee, vor den anderen Getränken. Ich bin froh, dass ich 9 Uhr nicht mehr miterlebt habe. Das ist ja heutzutage so eine Unart von Radfahrenden, freihändig zu fahren. Ich meinte, ich erzählte da ja neulich schon von, aber hier kommen auch dauernd welche entgegen. Ich habe das früher immer gemacht, das ist keine neue Unart. Ja, aber das ist so eine Unart, weil gerade in der heutigen Zeit, wo die sich immer beschweren, dass sie überfahren werden, wenn sie den Lenker nicht festhalten, dann wundert mich das auch nicht. Egal. Ja, aber das wollte ich auf jeden Fall schon mal so vorab erzählen, wie das gleich bei dieser Kaiserthermenführung wird. Ich denke, ich werde da wahrscheinlich nichts senden dürfen. Jetzt kommt wahrscheinlich der Nächste da. Ja, wirkt das Auto ab. Aus Berlin ist er. Parkt er jetzt da? Der parkt jetzt da. Nein, er dreht jetzt da. wie sich das gehört, wie das hier alle machen. Ja, also noch hier zu sitzen ist sehr angenehm. Gleich wird die Sonne über die Baumwipfel steigen und dann würden wir hier in der Sonne sitzen. Das ist dann auch nicht mehr schön. Ich denke, ich breche auch an dieser Stelle mal ab. In einer Viertelstunde treffen wir uns ja dann am Eingang der Kaiserthermen und dann geht's weiter. Ich werde das mal mitlaufen lassen. Ich werde auch mal fragen, ob ich es aufnehmen darf, aber das wird man mir wahrscheinlich verweigern. Wir werden sehen. Ihr werdet es erleben. Bis dahin. Herzlich willkommen hier im Subjektivstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 201. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Ich brauche eine andere Brille hier. So eine Arbeitsplatzbrille ist schon geil, ne? Man sieht im Monitor einfach viel mehr und viel schärfer und überhaupt kann ich jedem Brillenträger nur empfehlen, der sonst eine normale Gleitsichtbrille trägt. Ja, neulich war in Trier OC Eventschwemme. Möglicherweise wies ich im Podcast und im Vorfeld darauf hin, auch dass wir, also meine Holde und ich, teilnehmen wollten, was wir ohne Rücksicht auf Kosten und Mühen auch taten. Dabei ist der eine oder andere Audioschnipsel angefallen, den ich euch jeweils nicht vorenthalten wollte. Zumal die gängigen anderen Geocaching-Podcasts überwiegend fast ausschließlich Geocaching.com thematisieren. Mutmaßlich wegen der Punkte. Ja, höchstwahrscheinlich wegen der Punkte. Außer der Opencaching.de Podcast, der macht das wahrscheinlich wegen Opencaching. OC only quasi. Das birgt allerdings das Risiko, das eigene Haus zu subjektiv zu sehen. Nicht so Konservenradio Dosenhausen. Ich, wir, er, sie, es berichten zwar auch rein subjektiv, aber glücklicherweise aus unserer Perspektive. Zum Beispiel über Trier anno 2024. Die meisten RömerInnen sind weg und haben Ruinen hinterlassen. Wobei RömerInnen ja nicht ausschließlich Leute aus Rom sind oder waren, denn genau genommen waren die Trierer ja Gallier, die zu Römern wurden, als Rom sich die Gegend einverleibt hatte. Mit den Germanen hat das ja nicht so wirklich geklappt, wie die Varusschlacht zeigte. Darüber hat übrigens Radio Mono unlängst einen längeren Vorort-Podcast gemacht. Zurück nach Trier. Gallier, die zu Römern wurden. Auch netter Filmtitel. Es müssen ja nicht immer Männer und Ziegen sein. Egal. Manche Dinge aus Römerzeiten funktionieren hingegen noch oder neuerdings wieder und in diesem Fall ist es eine Fontäne auf einem Teich vor den Kaiserthermen, die nicht nur die Nilgänse in die Flucht schlägt, sondern auch pünktlich zum Start der Führung eingeschaltet die nachfolgende Aufnahme belastete. Neben meiner Schweratmerei selbstverständlich, denn es waren über 30 Grad im Schatten, die Sonne brannte unbarmherzig auf meinen Stetzen und ich war dehydriert angestrengt. Doch hört selbst. Kaiserthermen, ja. Vielleicht vorweg, bisschen Gründungsgeschichte der Stadt Trier, damit man hier nicht einfach so mit einer Badeanlage aus dem Nichts anfängt. Wir sind hier in Gallien. Julius Caesar hat den Gallischen Krieg geführt. Wir gehören nun zum Römischen Reich. Wir haben übrigens, als wir in den Krieg hineingezogen wurden, im Jahr 54 vor Christi Geburt, wir waren uns nicht ganz einig, aber unser Stamm hat tatsächlich auf römischer Seite gekämpft. Da gab es damals schon Parteienbildung pro Rom, gegen Rom. Und das muss man vielleicht auch wissen. Julius Caesar hat die Feindseligkeiten zwischen den Volksstämmen ausgespielt und sehr spät haben wir dann gemerkt, dass das Ganze Unterwerfung bedeutet. Und dann haben wir uns alle zusammengetan unter Vercingetorix und haben dann versucht, das zu verhindern. Ohne Erfolg, aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass die neuen Zeiten, die nun angebrochen waren, nicht die schlechtesten waren. Unsere führenden Leute haben auch sehr schnell die Kurve gekriegt, haben sehr schnell römisches Bürgerrecht bekommen. Und wenn ich hier erzähle, die Römer haben was weiß ich nicht hier gebaut, dann muss ihnen klar sein, dass das keine Römer aus Rom sind, die hierher gekommen sind, sondern dass wir das selbst sind. Wir sind selbst zu Römern geworden. Die führenden Leute haben sehr früh Bürgerrecht bekommen und alle freien Bewohner des Römischen Reiches haben dann im zweiten nachchristlichen Jahrhundert alle das römische Bürgerrecht bekommen. Und auch die später, auch die Kaiser sind nicht alle Römer im Sinne aus Rom kommend gewesen. Das schon mal vorweg. Gut, der erste Kaiser im Römischen Reich ist ja Augustus. Übrigens in den Bürgerkriegen, aus denen Augustus als Sieger, damals noch Octavian, als Sieger hervorgegangen ist, da haben auch hier Treverer Reitereinheiten angeführt und kamen so mit der mittelmeerländischen Kultur in Verbindung und haben die dann hier zu Hause auch umgesetzt. Also das ist auch ein wichtiger Faktor für die einsetzende Romanisierung hier. Ne? Und dann geht es um die Eroberung Germaniens, um es kurz zu machen, das hat im geplanten Umfang nicht funktioniert. Es blieb dann bei der Rheingrenze und die Rheingrenze war belegt von den Rheinarmeen und in Vorbereitung der Germanenkriege hat Augustus die Straßen ausbauen lassen hier in Gallien, um die Rheinarmeen versorgen zu können. Die Versorgung läuft natürlich nicht über Karren, über die Straße, sondern mit Schiffen, über Flüsse. Und das sind die Flüsse Rhone, Sohn und Mosel. Und das ist die Verkehrsachse zum Rhein hin. Und wenn das mal die Mosel ist, dann haben wir hier die Eifel, Hunsrück, 800 Kilometer das Mittelmeer, 100 Kilometer den Rhein. Entlang der Flüsse wurden ja Straßen gebaut und so auch hier die Straße vom Mittelmeer zum Rhein, welche hier eine Kreuzung hat. In diese Richtung, die Mosel überquerend, haben wir eine Verbindung zum unteren Abschnitt der Rheingrenze, mittlerer Abschnitt und klar, oberer Abschnitt. Und so wird dann hier eine zivile Stadt gegründet, die auch den Namen des Gründers, also Augustus, trägt. Und unsere Augusta hier im Stammesgebiet der Treverer ist dann die Augusta Treverorum. Nicht zu verwechseln mit den anderen Augustae, weil Augustus ein fleißiger Städtegründer war. Augsburg beispielsweise ist die Augusta Mindelicorum, hier also die, oder Augst in der Schweiz, Augusta Rauricorum, also da gibt es eine ganze Reihe. Und die Stadt ist geradlinig mit rechtwinklig sich kreuzenden Straßen angelegt, wie ein Schachbrett. Und das Forum hier am Kreuzungspunkt von Caldo und Decumanus Maximus. Stadtmauer haben wir nicht, brauchen wir nicht, weil während in vorrömischer Zeit unsere Siedlungen auf den Höhen lagen, wir waren ja alle miteinander zerstritten und deshalb Höhensiedlungen, wo man sich verteidigen konnte. Aber jetzt in römischer Zeit ist das Unsinn. Hier werden die Städte neu gegründet an verkehrsgünstigen Lagen und das ist nun mal an den Flüssen. Und so haben wir dann auch die Situation hier in Trier. Eine Stadtmauer wird dann trotzdem gebaut, wenn auch ohne militärische Notwendigkeit. Mit hier der Porta Media, Porta Incluta, Porta Nigra, Porta Alba gibt es dort auch noch. Dass wir mal so eine Vorstellung von der Stadt haben. Über 280 Hektar ist das Ganze groß gewesen. Und so eine Stadt braucht natürlich auch Thermenanlage. Also es gibt zwei Dinge, außer jetzt mal der Marktplatz, das ist klar, ist logisch, das ist überhaupt das Wichtigste überhaupt für die Stadt, aber dann gibt es zwei Dinge, die sehr große Bedeutung haben und das sind die Spiele und das Baden. Ne? Und so haben wir hier das Amphitheater, wahrscheinlich in der Frühzeit eine Holzkonstruktion, im späten ersten nachchristlichen Jahrhundert, kann auch frühes zweites gewesen sein, ist dann das steinerne Amphitheater bzw. das dort durch Erdaufschüttung errichtete Amphitheater gebaut worden, was ja auch heute noch in Teilen erhalten ist. Und hier unten am Moselufer, da hat man dann im zweiten nachchristlichen Jahrhundert die größte Badeanlage des Römischen Reiches gebaut. Und wir nennen sie heute die Barbara-Thermen. Der antike Name ist uns nicht überliefert. Die Stadt hat sich in nachrömischer Zeit in dorfartige Einzelsiedlungen aufgelöst und römische Großbauten funktionierten nun als Einzelfestungen. Die Einwohnerzahl war so stark abgestürzt, dass man die riesigen Stadtmauern nicht verteidigen konnte. Und eine Einzelfestung war dann hier die Ruine der Barbara-Thermen. Und hier, das war dann das Dorf Barbeln, weil die heilige Barbara die Pfarrpatronin war von diesem Dorf. Ja, deshalb nennen wir das heute die Barbara-Thermen. Um andere Siedlungen zu nennen, hier im Bereich des Hafens, da stand die Getreidespeicheranlage, die Horrier oder die Horrier, es waren ja mehrere. Und da ist dann das Dorf Öhren entstanden, Öhren von Horrier. Und hier, das fährt jetzt ein bisschen von hinten auf, am Rande des kaiserlichen Palastbezirkes, wo wir stehen, da haben wir dann in der Ruine der Kaiserthermen, die in ihrer Nutzung in der Spätantike eine Kaserne war, ein Castellum war, da haben wir dann die Siedlung Kastil. Und die allerwichtigste der Siedlungen im nachrömischen Trier habe ich natürlich jetzt nicht vergessen, sondern wie gesagt, ich zäune das Pferd ein bisschen von hinten auf. Am nördlichen Rand des kaiserlichen Palastbezirkes, wir stehen hier am südlichen, da ist im Zuge der konstantinischen Wende eine Kirchenanlage gebaut worden, aus der der heutige Dom hervorgeht. Und um das verteidigen zu können, ist hier eine eigene kleine Stadtmauer in nachrömischer Zeit herumgezogen worden. Und das ist der Punkt, wo das städtische Leben weitergeht, wo wir also eine Kontinuität haben. Sonst wäre Trier ja die Stadt ist fast untergegangen, aber sie ist nicht untergegangen. Hier ging das Leben weiter. Der Marktplatz ist dann im Mittelalter hier von der alten Stelle zur heutigen Stelle vorm Dom verlegt worden. Und die geradlinigen Straßen sind aufgelöst worden, weil man diese ganzen Siedlungen kreuz und quer miteinander verbunden hatte. Und darauf basiert das heutige Straßensystem. Jetzt habe ich hier schon von einem kaiserlichen Palastbezirk gesprochen. Wieso braucht man hier einen kaiserlichen Palastbezirk? Lebenswichtig für das Römische Reich, für den Erhalt des Römischen Reiches war die Sicherung der Grenzen. Die Zeit der Expansionen war vorbei, es galt nun die Grenzen zu sichern. Und der Kaiser saß in Rom und die gefährlichen Grenzen waren weit weg. Der Kaiser war sowieso kaum daheim, er war in der Regel immer irgendwo in Kämpfen unterwegs an den Grenzen. Und im Zuge der Reichsreform Kaiser Diokletians hat man Rom dann nicht mehr als Residenzstadt, sondern es sind das heutige Izmit, das ist in der Nähe von Istanbul, das ist damals Nikomedien, dort residiert dann Diokletian und sein Mitkaiser Maximian, der sichert die Rheingrenze und er braucht hier eine Residenz in der Nähe des Rheins und so ist dann Trier zur Residenzstadt zusammen mit Mailand, das will ich nicht unerwähnt lassen, zur Residenzstadt des Westens geworden. Und so ist Trier zur Kaiserresidenz aufgestiegen. Und der Bevölkerungsanstieg, der das zur Folge hatte, weil ja viele Institutionen jetzt in der Stadt sind und diese ganzen Beamtenschaft, die dazugehört. Trier war schon Hauptstadt der Diözese Galliarum. Die einzelnen Provinzen waren zusammengefasst zu verschiedenen Diözesen und die Diözese Galliarum, die von Nordafrika bis nach Britannien raufreicht, wurde von Trier aus verwaltet. Und zusätzlich war Trier auch noch Kaiserresidenz. Und die Einwohnerzahl damals wird auch so, ja, ich bin mal vorsichtig, die meisten sagen 80.000, aber 50 reichen auch. Also 50.000, denke ich, ist eine realistische Zahl, um das Ganze hier nicht zu sehr lokalpatriotisch anzuhauchen. Exakte Zahlen sind uns nicht überliefert. Das macht jetzt, also dieser Bevölkerungsanstieg macht eine zusätzliche Thermenanlage erforderlich. Und so wird dann hier, wo wir stehen, am südlichen Rand dieses kaiserlichen Palastbezirks eine weitere Großthermenanlage gebaut, ähnlich groß wie hier die Barbara-Thermen. Und wir haben somit die zwei größten Badeanlagen des Römischen Reiches außerhalb der Stadt Rom, beide hier in Trier. Ne? Es gibt noch eine dritte Thermenanlage, die hier in der Nähe des Forums sich befindet, am späteren Viehmarkt, deshalb Viehmarkt-Thermen genannt. Das ist eine Notlösung gewesen, um mehr Baderaum zu schaffen, als die Einwohnerzahl aus genannten Gründen angestiegen war, weil man nämlich, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das so früh schon erzählen soll, aber jetzt ist der Punkt da, wo ich sagen muss, weil nämlich die Thermenanlage, wo wir jetzt hier stehen, nicht in Benutzung gegangen ist, sondern umgebaut wurde zu einer Kaserne. Hier war die berittene Leibgarde des Kaisers untergebracht. Also der Thermenbau hier ist als solche nicht in Benutzung genommen worden und als Notlösung hat man dann einen alten Bau des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, dessen ursprüngliche Funktion wir gar nicht kennen, als Thermenanlage umfunktioniert, dort in der Nähe des Forums. Das mal so ein bisschen Gründungsgeschichte und Entwicklung der Stadt vorweg, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Ne? Dann gehen wir mal rein. Ne? Die Qualität ist so mehr, aber der Vortragende spitze. Die Kratzgeräusche rührten daher, dass er mit Schuh- und Fingerspitzen Zeichnungen in den groben Sand malte. Die könnt ihr nun leider nicht sehen, aber irgendwas ist ja immer. Das Innere der Kaserne ist eine große Freifläche ähnlich einer mit Mauerresten durchsetzten Steppe. Teilweise sind Fundamente und Kanäle freigelegt, die im Laufe der Führung begangen wurden. Auch die könnt ihr nun leider nicht sehen. Dafür ist die Fontäne leiser und meine Atmung, naja. Ich habe eine kurze Frage. Ja. Ich mache einen kleinen Podcast. Ja. Ne? So. Und ich nehme diese Sache hier auf, ja, für mich privat, ja, erstmal. Haben Sie was dagegen, dass, ja, ich das im Podcast auch ausstrahle, was Sie erzählen? Ich habe so ungefähr 1000 Leute, die das hören. Oh, oh. So über den Daumen. Ja. Ja, ja. Wenn Sie da keine Schwierigkeiten haben. Ja, ja, dann versuche ich keinen Blödsinn zu erzählen. Sie können auch gern Blödsinn erzählen. Ich mache kein Foto, dann ist das alles supi. Gut. Dankeschön. Alles klar, gell? Ja, so, hier stehen wir jetzt in dieser, oder am Rand, im Randbereich der Thermenanlage. Sie besteht aus dem eigentlichen Badetrakt. Das ist der Bereich ab dem Fundament dort hinter dem Rasen. Und alles in Richtung Osten ist Badetrakt und alles hier in Richtung Westen. Das ist einmal der Sportplatz, die Palästra, dann die Bebauung drin, drumherum. Hier, ich sage jetzt wurden, aber sollten wäre richtiger, aber wir tun jetzt einfach so, als hätte der Badebetrieb hier stattgefunden. Ne? Und dann lasse ich diesen Konjunktiv weg. Ne? Und wir haben eine Säulenhalle um die Palästra herum. Hier auf diesem Rekonstruktionsbild ist das schön zu sehen. Wir stehen jetzt nicht hier in der Säulenhalle, das ist dort unten. Wir stehen in dem Gebäude hinter der Säulenhalle und in diesem U-förmig um die Anlage sich herumziehenden Gebäude, da haben wir dann Geschäfte, Restaurants, Bibliotheken, Vortragssäle, ja, Ausstellungsräume kann man auch sagen. Die Badeanlagen sind nicht nur zum Baden da, sondern hier spielt sich das Leben ab und auch die Kultur ist hier zu Hause und in den Barbara-Thermen unten, die ja in Benutzung waren, da hat man mehrere Reste gefunden von griechischen hochberühmten Statuen, die die Römer nachmachten und dann auch ausstellten. Also die Thermen hatten auch die Funktion von Museen, damit man solche hochberühmten Objekte dann als Repliken sich anschauen konnte. Und so war das eben hier auch geplant. Der Eingangsbereich lag noch hinter dem Haus, was man dort neu gebaut sieht, jenseits der Straße. Das gehörte auch noch zum Thermenbereich. Also noch kurz dahinter war das Eingangsgebäude. Und dort war dann auch eine Straße hier von Süden nach Norden. Sie erinnern sich an den geradlinigen Straßenverlauf der Stadt. Und westlich von diesem Portal war das Forum mit seinen Markthallen und den Geschäften. Und dieser Bau hier bildete den krönenden Abschluss dieser Achse von der Brücke hier nach Osten hin. Der alte Decumanus Maximus ist hier einmal mitten durchgelaufen, aber als die Thermenanlage hier gebaut wurde, hat man ihn in der Form aufgegeben, hat hier auch luxuriöse Villen, die hier standen, abreißen müssen, um Platz zu schaffen für die Thermenanlage. Und so war dann der Decumanus Maximus hier abgeknickt und an den Rand der Thermenanlage verlegt worden. Und man gelangte über diesen Eingang in einen breit gelagerten Hof, der im Bereich des Hauses dort und der heutigen Straße liegt. Und hier nach Osten blickend sah man dann auf eine Exedra, also eine halbrunde Ausweitung. Hier waren Brunnen und Wasserspiele geplant. Und dann konnte man von diesem Platz aus rechts und links an den Stellen, wo jetzt das Blechtor ist, auf der anderen Seite ist die Situation anders, weil die mittelalterliche Stadtmauer das System stört. Da waren dann die Eingänge von diesem breiten Hof hier in die Säulenhalle hinein und von der Säulenhalle aus konnte man dann in den eigentlichen Badetrakt gelangen. Das wollen wir jetzt mal machen. Ne? Badegäste werden wir jetzt hier, wo die Treppe da raufkommt. Doch eins muss man wissen, wir bewegen uns jetzt hier nicht auf dem Bodenniveau der Thermen. Also der Badegast ist ungefähr ja, fast in Brusthöhe von uns gelaufen. Also alles, was wir hier sehen, ist Fundamentbereich. Das ist kein aufgehendes Mauerwerk. Hier sowieso, Sie erkennen, das ist das rekonstruiert. Hier sind nur die Fundamente nachgewiesen. Und man gelangte dann durch diese Tür in eine Eingangshalle. Und diese Eingangshalle ist hier in Form hier dieses Rasens zu sehen. Und die östliche Abschlusswand der Eingangshalle sieht man dort im Rasen als Fundament noch erkenntlich. Und auch so ein bisschen als Spur kann man noch einen Fundamentrest sehen von der Abtrennung der Eingangshalle zum Apoditerium. Also hier in dem Bereich, was teilweise hier von dem modernen Bau überdeckt ist, da haben wir die Umkleideräume, also das Apoditerium. Und dann haben wir nach Osten hier einen großen Raum, den wir auch dort erkennen können, reicht bis zu dem Geländer hinten. Das war die Latrine, also hier waren die Toiletten untergebracht. Und der Badegast ging dann in Richtung Süden hier von der Eingangshalle und gelangte dann in den großen Kaltbadesaal. Und das wollen wir jetzt auch mal machen. Gehen wir mal hier durch. Übrigens, wo wir gerade hier so schön stehen, der gewaltige Ziegelbau, den wir dort in nördlicher Richtung sehen, da ist das Zentrum des kaiserlichen Palastbezirkes und dieses Gebäude ist nichts Geringeres als die Aula Palatina, also der Saal, wo die römischen Kaiser Hof gehalten haben. Und dieses Gebäude ist in großen Teilen noch original erhalten, wurde aber dann komplett rekonstruiert im 19. Jahrhundert und zu dieser Rekonstruktion gehört auch der Giebel, den wir jetzt sehen. Der ist also komplett rekonstruiert, erhalten ist aber die Apsis und die komplette Westwand des Gebäudes. Und zur Größe des Saales, in dem wir jetzt stehen, im Frigidarium, er ist ungefähr identisch in der Größe mit der Aula Palatina. Steht auch nicht ganz in der Achse, aber fast auch, wie man hier sieht, in der Achse der Aula Palatina. Wir sind hier von der Eingangshalle da an der Seite durchgelaufen. Wir haben hier zwischen der Eingangshalle und dem Frigidarium hier eine Vertiefung, wie man sieht, und die dient zur Aufnahme eines Beckens. Ich hätte beinahe Badebecken gesagt, aber hier wird nicht gebadet, sondern dieses Becken dient der ersten Reinigung, bevor man also hier den Badetrakt von der Eingangshalle aus betritt. Und das Wasser hier, also Frigidarium, Frigidus heißt ja kalt, und das Frigidarium ist unbeheizt und hier ist auch kaltes Wasser. Aber das Wasser in diesem Becken, das ist warm. Ne? Und es wird folgendermaßen erwärmt. Man sieht unten Öffnungen zu den Kellergängen hin. Ne? Und von den Kellergängen aus, da werden wir später noch hingehen, konnte man dann Feuer in diesen Öffnungen oder nennen wir sie beim Namen in diesen Prefonia feuern. Und so zogen dann die Abgase unter das Becken. Das Becken selbst ist ja hier nicht da. Man muss es sich auf Ziegelpfeilerchen aufgemauert vorstellen. Und so haben wir also hier warmes Wasser und rechts und links davon, die Gewölbe der Gänge sind weitgehend eingestürzt, wie man sieht. Da konnte man dann auch ohne durchs Becken zu laufen hier in den Badesaal hineingehen. Ja, die Wiese, die wir hier vor uns haben, ist also weitgehend die Fläche des Frigidariums. Und hier wird zunächst noch nicht gebadet, das kommt erst zum Schluss. Hier läuft man jetzt nur wegebedingt kurz durch und gelangt dann hier weiter Richtung Osten. Hier haben wir das Fundament, wo also hier die Ostwand des Frigidariums sich befindet. An dieser Stelle war eine Tür und so konnte man durch die Wand hier hindurch und gelangte dann in diesen Raum hier. Ich will noch mal daran erinnern, dass wir hier kein aufgehendes Mauerwerk haben, dass das alles hier Keller- und Fundamentbereich ist und die Nutzungshöhe hier plus minus in Höhe des Geländers vielleicht ein bisschen höher als das Geländer hier war. Ne? Und da der Boden hier fehlt, ist uns ein Blick in den Abwasserkanal, Heizergangbereich hier möglich. Wozu war der Raum da? Hier geht die Abfolge los, Salbraum und Schwitzraum. Und das gehört zum römischen Bad dazu. Das ist hier der Vorraum zum Salbraum. Und hier hat man dann auch Öl bekommen oder man konnte sich natürlich auch welches mitbringen. Und es wurden dann auch Dienste angeboten, dass man sich nicht selbst einölt, sondern eingeölt wird und Massagen und so weiter bekommt. Da gehen wir jetzt mal in diesen Salbraum hinein. Der schließt sich hier an. Also hier war dann nochmal eine Tür und dann geht's in den Salbraum. Die Mauer, die wir hier sehen, hat mit der Badeanlage nichts zu tun. Das gehört in die Umbauphase, die ich schon kurz erwähnt habe, als die Badeanlage zur Kaserne umfunktioniert wurde. Der Salbraum reichte hier von dieser Mauer. Die Öffnung unten ist natürlich auch ein Feuerungsofen, also ein Präfonium. Unten von diesem unterirdischen Gang aus wurde es befeuert und die Ostwand hat jetzt hier keine Spur hinterlassen, weil das, man sieht, da gehen wir jetzt nicht extra hin, da sieht man noch einen Ansatz der Wand hinter diesem Gerüst, aber man kann sich das auch so vorstellen. Und die Südseite hier des Saales ist absidial ausgeweitet, die Apsis ist hier schön zu sehen und die Nordseite, da ist das auch, aber hier ist das Mauerwerk so tief ausgebrochen, dass man das so nicht erkennt. Wenn wir jetzt hingingen, würden wir das unten auch sehen, dass wir dort auch diese Apsis haben. Da war auch ein halbrundes Warmbadebecken drin. Es konnte von einem unterirdischen Gang, der außen ums ganze System läuft, aus befeuert werden. Und hier wurde man, da konnte man, wie gesagt, Massagen nehmen. Der Körper wurde nicht nur eingeölt, sondern es wurde auch feiner Sand, hört sich jetzt ein bisschen grob an, also sehr feiner Sand aufgetragen. Und beim Massieren sind dann abgestorbene Hautpartikel gelöst worden. Peeling. Und Peeling habe ich gerade, das ist das richtige Wort, genau. Und dann wurde mit einem Metallinstrument, wie ein Schaber ist das, so leicht gebogen, hat man dann den Körper abgeschabt und das war schon ein entscheidender Schritt zur Reinigung, aber die Poren der Haut sind ja noch hoffnungslos verstopft und die hat man dann einfach ausgespült und zwar durch Schweiß, also durch Schwitzen. Der nächste Saal, der sich nämlich hier anschloss, das ist das Sudatorium. Sudare heißt ja Schwitzen und der austretende Schweiß spült dann die Poren frei und das ist der Haupteffekt der Reinigung. Reinigen mit Seife, wie wir das heute kennen, war damals nicht bekannt. Das kommt aber dann später auch. Die Römer lernen dann Seife auch kennen. Und wir haben ja in unserer Sprache viele Wörter aus dem Lateinischen, Dinge, die wir früher nicht kannten, die wir von den Römern erst kennengelernt haben, haben wir dann auch mit deren Bezeichnungen versehen, wie zum Beispiel Fenster, sowas kannte man früher nicht und das ist auch der lateinische Name und da gibt es ganz viele Beispiele. Und das Wort Seife ist eins der wenigen Beispiele, wo auch schon mal ein Wort aus dem Germanischen ins Lateinische rübergewandert ist. Und dort ist es dann im Lateinischen als Sapo aufgetaucht. Ne? Aber in der klassischen Antike war das unbekannt. Das ist erst spät vermittelt worden. Also die Reinigung hier durch Schwitzen. Und dann ging man weiter. Hier in dem Bereich haben wir ja auch noch aufgehendes Mauerwerk erhalten. Und Wir gehen jetzt nicht extra ein Stück zurück, aber da sieht man noch die Tür, die in den großen Warmbadesaal, also ins Caldarium hineinführt. Ich weiß auch nicht, wieso die moderne Wegeführung nicht so gemacht wurde, dass man hier durchläuft und wie der Badegast, würde eigentlich nichts dagegen sprechen, aber irgendwie ist es halt nicht so. Und so müssen wir jetzt einmal hier ein bisschen drumherum laufen, entgegen des Wegs der Badegäste und gehen dann mal auf die andere Seite dieser Tür, ins Caldarium. Hier war keine Tür, hier müssen wir durch das ausgebrochene Mauerwerk durchlaufen und sind dann hier im Tepidarium. Und das Tepidarium, das wird vom Badegast erst betreten nach dem Bad im Caldarium. Es dient hier nun als Wärmeschleuse und als Pufferung, um sich von der Hitze des Caldariums auf die Kälte oder auf die Kühle des Frigidariums einzustellen. Und die Bade, wir laufen also jetzt genau gegen den Strom. Ne? Badegäste dann von hier uns entgegen. Wäre ja kein Problem, so eine Treppe runter zu machen. Könnte man hier durchlaufen, aber egal. Die Frage noch zu den Steinen gestattet. Ja, das ist jetzt alles sehr eifel, das ist ein Lavastein, oder Lavatuffstein. Wir hatten ein Problem damit mit der Wasserdurchlässigkeit, weil aus dem Methanraum kommt eher Bauxit und Ton. Ja, ja, ja. Gibt es Unterschiede im Steinbau und im Badebau? Ja, ja. Also hier ist jetzt ausnahmsweise so ein Gestein verwendet, aber das kommt hier nur selten vor. Genau. Wo es mal Verwendung findet, hier bei der Thermenanlage eigentlich nicht, weil es ja feuerbeständig ist, wird es schon mal als Einfassung für Präfonia benutzt. Ja. Ne? Aber hier ist das nirgendwo der Fall. Hier ist das alles mit Ziegel gemacht. Wieso die jetzt hier eigentlich unsinnigerweise auch solchen Stein mit drin haben, kann ich mir nur erklären, das ist in Zweitverwendung. Das ist entweder Abbruchmaterial von Vorgängerbebauung oder dass die Steine für einen anderen Zweck angeliefert wurden. Und man hat ja auch selber schon gebaut und man verbaut ja, was da ist. Und das verschwindet ja nachher sowieso alles unter dem Verputz. Und von daher ist das nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass man keine Kalksteine für die Mauerung von Präfonia nimmt, weil das geht schief, weil Kalk das nicht aushält. Gell? Aber sowas hier ist natürlich universell einsetzbar. Und was Dichtigkeit anbelangt, brauchen wir ja hier nicht, weil hier geht es ja nicht um, ist ja kein Becken. Und wenn es das wäre, wäre es auch nicht schlimm, weil die Abdichtung der Becken nicht über die Mauer, über das Baumaterial erzielt wird, sondern über den Verputz. Die haben einen wasserdichten Verputz, mit dem die Becken überzogen sind und dann ist das Material dahinter nicht ganz so wichtig. Gut, sicher ist sicher. Ja, das ist jetzt die Tür, die wir eben von der anderen Seite nicht gesehen haben, aber hätten wir sehen können. Hier sind die Badegäste dann durchgekommen, dass das hier so hoch liegt. Brauche es nicht zu erklären, wir laufen ja hier viel zu tief. Wir laufen hier auf dem Hypokaustboden und hier müsste man sich dann die Ziegelpfeilerchen etwa so hoch vorstellen, die dann den eigentlichen Fußboden tragen und die einzelnen Präfonia, die wir hier ja auch sehen um das Gebäude herum, da brannten die Feuer und so wurde der Fußboden warm. Dieser Saal ist nach drei Seiten absidial erweitert, hier nach Norden, nach Süden und nach Osten. Und hier befanden sich halbrund die großen Warmbadebecken. Und wir gehen mal auf die andere Seite. Weil das ist ja alles hier symmetrisch und doppelt. Und da stehen wir im Schatten. Also drei große Becken mit warmem Wasser und riesige Fenster, die Römer haben damals in der Kaiserzeit, also Glas gibt es schon sehr, sehr lange, aber in der Kaiserzeit war man dann auch in der Lage, großflächige Scheiben herzustellen. Natürlich waren die Fenster mit Sprossen unterteilt, aber man hatte große Glasscheiben eingesetzt und diese Scheiben waren nicht trüb, wie das oft in der Vorstellung ist. Man konnte tatsächlich durch die klaren Fenster nach außen sehen. Und wenn man dann oben am Beckenrand saß in knapp 40 Grad warmem Wasser hier in diesem heißen Raum und hatte dann außen die Winterlandschaft, dann ist das schon was gewesen. Ne? Und um das Ganze hier warm zu bekommen, das Wasser warm zu bekommen und auch warm zu halten, das funktioniert nicht allein mit dieser Fußbodenheizungsmethode. Auch die Becken waren ja nach diesem System mit Hohlräumen unten drunter versehen. Nein, das Wasser musste natürlich, um richtig heiß zu werden, vorgeheizt werden. Und dieses Hypokaust-System, das verhinderte dann nur die Abkühlung. Ne? Aber vorgeheizt wurde das Wasser in Durchlauferhitzern. Und man sieht ja dort keine Fenster und dort in der Ecke auch nicht. Da können wir deshalb keine Fenster hinmachen, weil da die Kesselhäuser dahinter sind. Ne? Und so haben wir hier ein Kesselhaus für das Becken in der Apsis, dann ein Kesselhaus dort zusammen mit dem Kesselhaus auf der anderen Seite für das große Becken und wieder ein kleines Kesselhaus für das Becken in der Nordapsis. Im zweiten nachchristlichen Jahrhundert hatte man die Ruwerwasserleitung gebaut, die seitdem jeden Tag 25.000 Kubikmeter Wasser in die Stadt förderte und über einen Aquädukt. Also die Römer kannten zwar schon das System des Dückerns, wie wir das ja heute immer machen, dass die Leitung also runtergeht und irgendwo wieder rauf und dann natürlich hoher Druck entsteht. Das kannte man schon, aber das war extrem störungsanfällig und deshalb bevorzugte man, die Wasserleitungen so zu bauen, dass sie immer mit gleichmäßigem Gefälle verliefen, also ohne Druck. Und das erfordert dann natürlich auch Brückenkonstruktionen, wo man dann die Wasserleitung drüber bringt. Aber es waren nicht in der ganzen Stadt überall kleine Brücklein, wo dann das Wasser immer zu den einzelnen Becken gebracht wurde. Nicht nur der Thermenanlagen, sondern auch der privaten Häuser. Nein, da wurde dann schon gedückert. Dann haben wir, wie wir das heute auch haben, unter dem Straßenbelag die Wasserleitungen, das konnten dann auch schon mal Holzrohre sein, wo also Holz aufgebohrt wurde und ineinander gesteckt wurde. Das Ganze wurde dann auch eingepackt, damit der Druck, der war jetzt nicht so riesenhoch, damit der ausgehalten wurde. Und hier bei so einer Großthermenanlage, wo ja nicht nur so ein bisschen Wasser hinfließt, sondern wo wir jede Menge Wasser haben, da haben wir schon dann einen Aquädukt, also eine Brücke, die das Wasser hier bis an die Anlage heranführt. Und in den benannten Kesselhäusern standen große metallerne, bronzene Kessel und sie waren aufgemauert auf Sockeln aus Ziegelsteinen. In dem Bereich, da hätte man natürlich auch Basaltsteinmaterial und sowas nehmen können, klar. Ne? Und das Wasser wurde dann vorgeheizt und es war dann auch ein Rohrsystem, mit dem es möglich war, beim Ablass in die Becken Kaltwasser zuzumischen, damit hier kein kochend heißes Wasser in die Becken floss, damit man das reguliert bekam. Und wie gesagt, warm gehalten wurde das Wasser dann in den Becken durch dieses Hypokaust-System. Die Badegäste sind dann, wenn sie sich hier in dem heißen Saal, in dem sehr warmen, man kann sagen heißen Wasser aufgehalten haben, dann sind sie entgegengesetzt, wie wir jetzt reingekommen sind, in die andere Richtung rausgegangen und haben dann das Tepidarium als Wärmeschleuse genutzt, wo man sich allmählich runterkühlen konnte und ist dann in den großen Kaltbadesaal, in dem wir ja eingangs schon waren und in der Apsis, die von dort in die Palästra hineinragt. Sie erinnern sich an die Rekonstruktionszeichnung am Anfang, haben wir ja auf diese Apsis drauf gesehen. Das war das große Kaltbadebecken mit kühlem Wasser, wo man dann eingetaucht ist und damit war der Badevorgang abgeschlossen. Und man ist dann zurück zu seinen Kleidern. Übrigens, das Ganze muss dann nicht automatisch zu Ende sein. Also man kann auch da mehrmals seine Runden ziehen. Also das heißt nicht, also dass das Ticket nur dafür gilt, einmal durch und dann muss man heim. Apropos Ticket, diese Thermenanlagen waren staatlich subventioniert, und zwar gewaltig subventioniert, sodass sich jeder einen Besuch im Bad leisten konnte. Und für die, die sich überhaupt nichts leisten konnte, gab es dann extra Tage, wo kostenloser Eintritt war. Also man war bedacht darauf, dass alle Bewohner, egal aus welchen Schichten sie waren, die Möglichkeit hatten, die Thermen zu benutzen. Was ich auch noch nicht gesagt habe, manchmal wird es so dargestellt, als sei diese Thermenanlage die Palastbadeanlage gewesen. Diese Vermutung drängt sich auf, weil wir ja hier direkt am Rand des kaiserlichen Palastbezirkes sind. Und so wird schon mal gern gesagt, ja, für die Öffentlichkeit waren die Barbara-Thermen und hier für den Hofstaat seien diese Kaiserthermen hier gewesen. Das kann man allerdings so nicht stehen lassen, aus folgendem Grund. Wenn man eine solche Thermenanlage baut, sollte man die Warmbadesäle nach Süden ausrichten. Warum? Ist klar. Um Energie einzusparen. Und so sind auch fast alle Thermenanlagen so konzipiert. Und hier die Barbara-Thermen unten natürlich auch. Aber die hier nicht. Hier ist der Badetrakt nach Osten orientiert. Und das gerade nach Osten, also die Morgensonne scheint zwar drauf, also Westen wäre da eigentlich besser, weil dann mehr Energie im System ist und das Ganze würde sich dann eher aufheizen als hier im Osten, zumal wir oft morgens Nebel haben und dann dieser Effekt eher schwach ist. Und warum hat man das hier so gemacht? Wäre es die Thermenanlage für den Hofstaat, hätte man eine wunderbar diese Südausrichtung machen können, hätte dann den Eingangsbereich auf die Palastaula orientiert und das würde ja wunderbar passen. So ist aber der Eingangsbereich sozusagen unter Inkaufnahme höherer Heizkosten zum Forum hin orientiert, also zum Markt. Und das ist doch eine klare Sprache, dass dieser Bau hier ganz klar fürs Volk konzipiert ist, wenn er auch hier am Rand des kaiserlichen Palastbezirkes liegt. Die Öffnung, in der wir jetzt hier stehen, da gehört eigentlich ein Präfonium hin, also so ein Feuerungsofen. Und jetzt kann man ja hinten bei den vorhandenen Öfen jede Menge Überfangbögen darüber erkennen. Und warum man das so gemacht hat, ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Gut, man sollte schon mehr als einen Bogen drüber machen, weil die Hitzebelastung über dem Präfonium ist gewaltig und es könnte passieren, das ist eigentlich ein Verschleißteil dieser Bogen, dass der irgendwann zerbröselt und dann ist es besser, es sind noch weitere Bögen drüber, die die Mauer halten und dann kann man den zerbröselten Bogen relativ leicht nachbessern. Ne? Aber wieso man hier gleich, man kann sie gar nicht zählen, 5 Stück zähle ich jetzt, oben drüber gemacht habe, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ne? Da sind auch nur 3. Ja, und hier haben wir das Ganze sehr hoch und der Fußboden war ja in der Höhe und hier ragt das ja über den Fußboden hinaus. So macht das ja gar keinen Sinn. Und folgendes, in der Form ist das eine Bauöffnung und man wollte im weiteren Verlauf der Bauarbeiten dann hier einen ganz normalen kleinen Feuerungsofen einbauen. Wieso haben wir solche Bauöffnungen? Wenn die Anlage gebaut wird, also erstmal die Vorgängerbebauung weg, ich habe schon erwähnt, dass hier ein luxuriöses Villenviertel war, dann wird der Grundriss abgesteckt und dann werden die Fundamente ausgehoben, wie das heute ja auch noch der Fall ist und dann geht's los mit den Bauarbeiten. Die Mauern der großen Säle werden dann hochgezogen und da ist es wichtig, dass man sich nicht einmauert. Wir müssen ja Baumaterial in die Baustelle reinbringen können und so werden an den Stirnseiten der Apsiden große Bauöffnungen belassen, wo später Präfonien hinkommen und da können dann die Wagen reinfahren, die uns das Baumaterial bringen. Wenn dann die Mauern bis oben hin erstellt sind, Kräne sind natürlich auch zum Einsatz gekommen beim Bau dieser Mauern und dann geht's los, dann wird das Gewölbe drüber gebaut. Und dazu müssen wir eine Verschalung hier anbringen. Und das ist hier eine Riesenaktion. Wir müssen also Unmengen von Holz hier reintransportieren, mit denen wir dann hier die Schalbögen zusammenzimmern. Die werden dann hochgezogen mit Kränen und dann eben auch auf Stützen aufgestellt. Und dann wird das Gewölbe gegossen mit den Halbkuppeln über den Apsiden. Und wenn das dann abgebunden hat, müssen wir den ganzen Kram ja auch wieder rausschaffen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Bauöffnungen haben. So, und wenn dann ausgeschalt ist, alles ist rausgeschafft, dann geht's los, dann wird die Heizung eingebaut. Dann werden die Wände mit Hohlziegeln bekachelt und Dann werden die Becken eingebaut auf den Ziegelpfeilerchen, dann der Fußboden selbst. Und dann können wir ja hier mit Baumaterial überhaupt nicht mehr ran. Und das ist also der Schluss, der gemacht wird. Und dann erst werden die Bauöffnungen geschlossen. Das heißt, dort sind dann einfach nur Feuerungsöfen. Damit werden die Bauöffnungen dann geschlossen. Und diese Bauöffnung, die hat man auch noch offen, weil hier ist der Zugang in die unterirdischen Gänge. Und hier hat man die Gänge sehr hoch angelegt. Ich will das mal hier so im Schema aufzeichnen. Und man plante, gegen die Mauern hier Mauern einzuziehen. Dann hat man unten das schmale Profil des Abwasserkanals und kann dann hier auf diese Mauern ein Gewölbe setzen. Und das trägt dann hier den Heizergang. Um das hier einbauen zu können, hat man diese Gänge so hoch angelegt. Und weil dieser Einbau hier noch nicht abgeschlossen war, ist auch noch die Bauöffnung vorhanden. Weil hier müsste das Material noch beigeschafft werden. Und später in der Umnutzung der Thermenanlage als Kaserne ist das hier gar nicht mehr gemacht worden. Und teilweise sind diese Gänge auch verfüllt worden mit Abbruchmaterial, weil auch große Teile der Thermenanlage abgerissen worden sind. Und das ist das Hauptindiz dafür, dass die Thermenanlage hier gar nicht in Benutzung gegangen ist, weil diese wichtigen Einbauten nie fertiggestellt wurden. Und so kommt es auch, dass hier diese Öffnung noch frei ist. Und in der späteren Nutzung, als man das hier als Exerzierhalle der Kaserne genutzt hat und als Fahnenheiligtum, haben wir dann hier eine Zugangsmöglichkeit in Teile der unterirdischen Gänge, die nicht aufgegeben waren und verschüttet worden waren. Und wieso man in so einer Kaserne unterirdische Verliese und Gänge brauchte, das sei der Fantasie eines jeden Einzelnen überlassen. Also da sind dann sicher auch schon mal Leute eingekerkert worden und was weiß ich. Ne? Dann gehen wir mal in dieses System rein. Ne? An dieser Stelle muss ich mal dazwischengrätschen. Ihr seht ja nichts. Deshalb versuche ich auch, das eine oder andere aus dem Off zu beschreiben, damit ihr zumindest eine rudimentäre Vorstellung bekommt. Im Osten steht noch die Mauer des teilrestaurierten Kaldariums mit seinen drei Apsiden. Wobei die Halbkreismauer der großen Apsis noch steht, die seitlichen kleineren Apsiden nur noch zur Hälfte ihres ehemaligen Radius, also als Viertelkreise, auslaufen. Auch die unterirdischen Bedienungsgänge sind in der üblichen Art gebaut. Auf mehrere Lagen Kalksteinquader folgen horizontal eingebrachte Ziegelbänder, die ich in Unkenntnis Riemchen nannte. Diese geben den Kalksteinquadern Stabilität, denn im Endeffekt sind es Hohlmauern, die innen mit römischem Beton ausgegossen wurden. Die Ziegelbänder verbinden mehrlagig den so hergestellten Mauerteil. Darauf wird dann in selber Weise das nächste Stockwerk erstellt. Diese Tür hier, die führt vom Heizergang in diesen Feuerungsraum. Und der Fußboden dieses Raumes müssen wir uns etwa in dieser Höhe vorstellen. Und hier wäre dann der Feuerungsofen. Von hier aus wird da die Holzkohle bzw. das Holz reingeschaufelt. Und die Tür hier ist deshalb so hoch, dass wir hier noch Kopfhöhe haben, wenn wir uns auf der Höhe befinden. Und hier wäre jetzt noch dieser Einbau zu tätigen, wie ich das eben auf dem Boden eingezeichnet habe. Hier wäre dann der Fußboden des Heizergangs. Die Tür hier führt vom Heizergang in einen der Lichthöfe hinein. Bei einer so riesigen Anlage braucht man ja Lichthöfe, um einzelne Säle auch nicht nur nach außen, sondern auch nach innen beleuchten zu können. Und in den Lichthöfen sammelt sich natürlich auch ein Großteil des Dachwassers. Und das muss ja abfließen. Und so haben wir hier eine Etage tiefer den Abfluss vom Lichthof hier in den Abwasserkanal. Und wenn wir jetzt hier an der antiken Baustelle wären, und dann wäre hier Folgendes zu tun: Wir würden hier diese Mauer hinsetzen, etwa so hoch, und die setzen wir hier gegen an. Dann haben wir hier eine Bündigkeit mit dem Abwasserkanal. Auf der anderen Seite wäre das auch zu machen. Hier lassen wir natürlich auch ein Loch, damit das Wasser reinfließen kann. Hier oben den Heizergang. Und dann haben wir hier ein Problem. Hier können wir mit dem Heizergang auf der Höhe nicht weiter. Es wäre auch möglich gewesen, dann hätte man aber oben beim Salbraum auf die Apsis verzichten müssen. Warum man das nicht gemacht hat, keine Ahnung. Man legte wohl großen Wert auf diese Apsis und verzichtete dann lieber hier auf die Durchgängigkeit des Heizerganges. Und so haben wir hier ein anderes System. Übrigens das gleiche, wie es bei den Barbara-Thermen überall ist. Wir haben hier den Abwasserkanal und hier haben wir dann von unserer Mauer eine Treppe runter. Und hier haben wir nämlich keine Doppelgeschossigkeit, sondern wir hätten dann hier den Abwasserkanal und hier mit nur geringer Aufmauerung den Steg, auf dem man dann neben dem Abwasser laufen kann. Und hier drüber ist dann die Apsis vom Salbraum. Wir waren ja schon im Salbraum, aber nicht in dem, sondern spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Diese ganzen Badevorbereitungsräume, Salbraum, Schwitzraum, Umkleideräume, Toiletten sowieso. Dieses ganze System ist doppelt angelegt und klar, Männer und Frauen werden hier getrennt. Während der große Warmbadesaal, in dem wir waren, gemeinschaftlich genutzt wird, aber auffällig ist, das ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, als wir reingingen, da waren zwei Türen. Und das ist nicht nur in Trier so, das ist fast überall so, dass wir vom Warmbadesaal ins Tepidarium immer zwei Türen haben. Warum eigentlich? Und da könnte man sich auch vorstellen, dass es zwar keine bauliche, aber dann doch eine gewisse Abtrennung im Bereich des Kaldariums für Männer und Frauen gegeben hat. Also in irgendeiner Form eine Wand, also ein Vorhang oder irgendwie eine Art Paravanwand, die dort eine Abtrennung verursachte. Und dann vom Tepidarium ins Frigidarium, da haben wir nur eine Tür. Also das Frigidarium, das ist übrigens Dreh- und Angelpunkt der ganzen Anlage, wo alle kreuz und quer durchlaufen. Und da ist natürlich... Oh, Entschuldigung. Ja, das ist ja direkt gefährlich. Das ist ja so ein Niedertritt. Ja, gehen wir mal hier ein Stück weiter. Hier ist auch etwas Ungewöhnliches zu sehen. Wir haben hier im Beton den Abdruck eines Zirkels. Mauer, ja, die Freimauer. Ja, also nicht als Symbol reingeritzt, sondern als Originalabdruck hier hinterlassen. Wie es dazu kommt, ist natürlich klar. Irgendjemand hat auf der Verschalung entweder seinen Zirkel liegen lassen oder ist ihm da raufgefallen. Aber ich stelle mir das immer bildhaft so vor, der Bau ist ja hochkomplex. Und der Bau zieht sich über Jahrzehnte hin. Und natürlich kommt es auch während dem Bau zu Planungsänderungen. Das ist normal bei solchen Großbauprojekten. Und ich stelle mir hier immer gern vor, dass hier die Verschalung aufgesetzt war und dann ein Bauingenieur den Punkt hier nutzte und er konnte das wie ein Schreibpult dann benutzen, die Verschalung. Konnte dann so davor sitzen. Und dann auf der Verschalung war dann der Plan oder sein Zeugs liegen, hat da im wahrsten Sinne des Wortes rumgezirkelt. Und dann kamen die Maurer und haben gesagt so, wir betonieren, räumen dein Kram zusammen und weg. Und dann ist dann hier betoniert worden und der Zirkel ist dann wohl vergessen worden. Ne? Und beim Ausschalen, die Bretter sind ja dann, wenn es abgebunden hat, werden die ja runtergerissen und dann kommt natürlich der Zirkel gefallen. Ob der Ingenieur den Zirkel wieder zurückbekommen hat, keine Ahnung. Jedenfalls, wir haben nun einen Abdruck eines solchen Zirkels und das ist in die kleinsten Details sogar zu sehen, wie also die Spitzen, also auch hier, womit gezeichnet wird, wie das dort eingeklemmt ist. Es gibt auch solche Zirkel, die man im Original schon mal gefunden hat und hier hat man halt eben einen Abdruck von sowas. Ein Zirkelfossil, ne? Ja, also die Kreise waren damals genauso rund wie heute, klar. Also ein Zirkel ist ein Zirkel. Ja, ja. Ja, und jetzt sind wir hier im Bereich, wo wir dann wieder eine höhere Decke haben und hier wäre dann wieder die Doppelgeschossigkeit möglich. Das ist auch wieder ein Lichthoch, wie wir das auf der anderen Seite auch hatten. Und hier muss es auch einen Abfluss gegeben haben, ob der dort gelegen hat oder ob wir das hier irgendwie vermuten können mit späterer Vermauerung. Das ist nicht ganz geklärt. Ja, und hier sind wir dann in den weiteren Abwasserkanälen und Heizergängen und hier fehlt die geplante Doppelgeschossigkeit nahezu komplett. Nur an einer einzigen Stelle ist es gemacht worden. Ja, und dort haben wir ein stark rekonstruiertes Präfonium, Das ist das Brifonium für den Saalraum hier. Ich sage jetzt mal, ich habe keine Ahnung, wo welche Seite war, aber ich nenne das jetzt mal die Männerseite. Jedenfalls ist es in der Kirche so. Auf der Seite, da haben die Männer gesessen und auf der anderen Seite die Frauen. Vielleicht geht das ja auch schon auf die Antike zurück, also die Damenanlage auf der Seite. Aber wie gesagt, das ist jetzt rein spekulativ. Ne? Und hier haben wir dann das gewaltige Fundament der Ostwand des Frigidariums, und das ist ja ein riesiger Saal, so groß wie die Aula Palatina, aber nicht wie diese mit einer flachen Decke überspannt, sondern mit Gewölbe. Und Gewölbe verursacht natürlich einen gigantischen Seitenschub, und deshalb müssen die Mauern hier sehr, sehr dick sein. Ne? Und das hier ist also jetzt die Stärke des Fundaments. Ne? Und hier schließt dann schon wieder ein Heizergang an, beziehungsweise Abwasserkanal. Und es wird immer wieder gesagt, dass das Frigidarium gar nicht fertiggestellt war, weil irgendwie ist es schwer verständlich, als man die Thermenanlage zur Kaserne umbaute, warum man das große Frigidarium abgerissen hat. Diesen riesigen Raum hätte man doch auch sicher nutzen können und in die Kaserne einbeziehen können. Aber man hat ihn abgerissen, und deshalb gab es auch die Vermutung, er sei gar nicht gebaut gewesen. Man hätte nur die Fundamente schon gebaut und der Saal selbst wäre noch gar nicht errichtet worden. Aber hier wage ich mal, ja, ich sehe darin fast einen Beweis, dass das Frigidarium fertiggestellt war, nämlich hier so eine Stelle, der Seite sieht man es auch. Das Fundament hat hier einen Fundamentabsatz. Ist ja normal, dass sich Fundamente nach oben verjüngen. Man will unten einen möglichst großen, eine breite Fläche haben, um den Druck besser zu verteilen. Und dann haben wir solche Fundamentabsätze. Und dieser Heizergang bzw. Abwasserkanal nutzt dann diesen Fundamentabsatz als Auflager für den Bogen. Ne? Und das bietet sich ja auch an. Und es ist ja hier auch so gemacht worden, weil wir haben es ja vor Augen. Aber sowas würde ein kluger Bauingenieur niemals machen, wenn der Bau noch nicht unter Dach ist. Also erst, wenn der Bau oben ein Dach hat und trocken ist, dann erst macht man solche Einbauten hier. Wenn man das nämlich unter freiem Himmel macht, dann wird ja das Wasser, was hier auf unser Gewölbe einregnet, wird ja dann hier in die Gewölbezwickel reinlaufen. Und weil unsere Baustelle wahrscheinlich nicht bis zum nächsten Winter fertig ist, wir müssen ja über Jahre hinweg denken, ja dann wird, wenn man das so macht, wird das eingedrungene Wasser im Winter frieren und wird uns hier dieses Gewölbe wegdrücken. Es würden also immense Bauschäden geschehen. Also von daher sehe ich in dieser Sache, in dieser Spur fast einen Beweis dafür, dass das Frigidarium vollendet war. Sicher nicht ausgestattet, aber zumindest als Rohbau fertiggestellt. Ja. Also, Entschuldigung, wenn es mit Bitten gegangen wäre, wie viele Badegäste jetzt fassen können, wie viel Personal hat es gebraucht? Du hast einen Heizer jetzt erwähnt, also das ist ja ein wahnsinniger Betrieb hier unten. Ja, da passen schon Tausende von Leuten rein, also die verlieren sich dann, aber jetzt da eine Zahl zu nennen, ich würde mal sagen, mit 5000 Leuten dürfte es noch nicht überlastet sein. Ne? Also es ist aus dem Bauch rausgesprochen. Ne? Ja. Ja. Also die verteilen sich ja doch, und es sind ja auch nicht alle am Baden, in den anderen Bereichen sind ja auch überall Leute verteilt. Genau, genau. Und dann hier unterirdisch, ja, da sind dann die Heizer zugange. Also da würde ich mal sagen, das soll also viel weniger wie 100 sollten hier nicht im Einsatz sein. Ne? Das sind Sklaven gewesen, und Sklave hört sich jetzt nach tiefstem sozialem Stand an. Das ist nicht zutreffend. Der tiefste Stand, das sind die Tagelöhner. Die werden nämlich nur bezahlt, wenn sie gebraucht werden. Und wenn sie keine Arbeit finden, dann haben die ein Riesenproblem. Während die Sklaven ja die werden ja versorgt. Und von daher ist das nicht so schlecht. Und es gibt auch viele Beispiele für Sklaven, durften auch Geld besitzen, sie durften sich auch ein Vermögen ansparen, also die haben auch Einkünfte gehabt. Und so ist es auch nicht so ganz, also in Anbetracht der vielen Sklaven, die es gab, natürlich sehr selten, aber für sich gesehen gar nicht so selten, dass Freigelassene zu höchsten Ämtern aufsteigen und also auch zu ganz großem Reichtum bekommen. Also der Begriff Sklave, also das ist eine breite Spanne. Ne? Natürlich ist das hier nicht privilegiert gewesen, als Heizer hier in den Thermenanlagen eingesetzt zu sein, das ist schon klar. Ne? Aber der Begriff Sklave, da muss man also ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Ne? Gut, gehen wir mal hier durch weiter. Ach so, die Rocken, die hier liegen, Sie erkennen es, das sind Teile des Gewölbes. Das ist ja hier nicht mehr erhalten, bis auf wenige Reste. Und es ist im Großen und Ganzen hier abgetragen worden im Zusammenhang des Umbaus der Thermenanlage zur Kasernenanlage. Und das Frigidarium wurde damals komplett abgerissen und der Sportplatz entsprechend vergrößert, nun als Kasernenhof dienend mit den Stuben bzw. Ställen der Pferde und oben drüber dann die Stuben der Soldaten. Und hier hat man dann auch Abbruchmaterial quasi entsorgt in den Kanälen. Und im 19. Jahrhundert, teilweise sogar erst im 20. Jahrhundert, sind dann hier Ausgrabungen vorgenommen worden. Hier sind wir jetzt in einem Bereich, wo wir einen mittelalterlichen Einbau haben. Also ich habe ja schon von dem Dorf Castil gesprochen, was hier entstanden war im Bereich der römischen Ruine, die nun als Burg umfunktioniert war. Also, und hier an der Stelle ist ein Keller eingetieft worden und diese römischen Gänge waren damals verfüllt mit Bauschutt und Erde, sonst hätte hier der Hausbesitzer eine ungeahnte Kellervergrößerung hier direkt vorgefunden. Aber man sieht, mit welchem Aufwand man hier den Keller in das römische Mauerwerk reingebrochen hat. Und wir haben dadurch auch mal hier einen Einblick ins Innere der Wand und sehen, was für ein hartes, festes Material hier ist, woraus damals gebaut wurde. Das sieht ja irgendwie gegossen aus. Ja, ja, das ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann hier nochmal archäologische Untersuchungen und das Gangsystem ist dann auch freigelegt worden bis runter zur Weberbachstraße. Ist also alles flächig ausgegraben worden. Durch Kriegsschäden in dem Bereich hatte man die Möglichkeit, hier die Bebauung abzureißen und die ganze, nicht die ganze, aber ein Großteil der Thermenfläche dann archäologischen Untersuchungen zuzuführen. Und die Gewölbe, die also in der Antike hier schon eingerissen wurden, die hat man dann, wie man sieht, mit modernem Beton nachgearbeitet. Und hier, das sieht ja original aus. Moment, wo sind wir hier? Hängt das? Nee, verlaufen haben wir uns nicht. Ich wundere mich, dass es hier noch steht, weil ja alles eingeebnet wurde, um den Kasernenhof herzustellen. Solche Sachen können auch schon mal vorkommen. Es hat ja archäologische Untersuchungen schon im frühen 19. Jahrhundert gegeben und man hat auch damals schon mal hier und da Teilrekonstruktionen vorgenommen aus altem Material. Und bei sowas hier, was auf den ersten Blick als originale Substanz erscheint, muss man vorsichtig sein. Das könnten auch schon 200 Jahre alte Teilrekonstruktionen sein, die man damals mit den Originalsteinen und auch unter Verwendung von Ziegelsplitt im Mörtel, wie die Römer das gemacht haben. Und dann die Patina von vielen Jahrzehnten, die liegt dann auch drüber und dann ist das nie so ganz leicht zu bestimmen. Also die Seite, die sieht ja hier eher gelogen aus, finde ich. Diese, weil hier sind die Riemchen drin, da drüben auf der Seite sind auch so, ich sag jetzt mal die Riemchen drin, aber das Ding hier, das ist einfach nur so aus groben Klötzen zusammengedengelt. Ja, nee, das ist ja hier, das gehört ja zum Abwasserkanaleinbau mit dem Gewölbe zusammen, während hier das Auflager, da haben wir ja hier den Fundamentabsatz. Übrigens hier, das sind die Dinge, die dann passieren, wenn der Bau eben nicht trocken ist und oben Wasser eindringt. Dann platzt das genauso weg. Und hier sieht man auch nicht mehr ganz junge Abstützung der Situation. Und, ja. Und hier, das ist wieder etwas völlig Ungewöhnliches. Wenn wir hier den Abwasserkanal haben und darüber den Heizergang, dann müssten wir ja, wie ich das eben dargestellt habe, hier Mäuerchen aufsetzen und dann das Gewölbe drüber, Heizergang, Abwasserkanal. Stattdessen sehen wir jetzt aber sowas hier. Wir haben hier unten genügend Breite für den Abwasserkanal, aber was passiert denn hier mit dem Heizergang? Wenn der Block jetzt hier enden würde, dann würde ich sagen, ja, das ist hier der Art Steg, wo man drüber gelaufen ist. Aber nein, das geht bis unter das Gewölbe. Und das ist dann schon schwierig zu erklären. Wieso macht man nachträglich hier so ein Objekt rein? Ne? Aber da könnte man auch eine Erklärung finden. In den großen Kaltbadesälen, die uns aus Rom auch überliefert sind. Einer ist ja noch komplett erhalten von den Diokletianstermen in Rom. Da ist eine Kirche drin untergebracht und da steht das Frigidarium noch komplett mit den Säulen an den Wänden. Und zwar haben wir dort häufig die Situation, dass das große Gewölbe nicht auf den Mauern aufliegt, sondern auf vor die Mauern gestellte Säulen. Und so könnte man sich hier eine Planungsänderung vorstellen, dass man also zuerst das Gewölbe einfach auf die Mauern auflegen wollte oder vielleicht sogar gar kein Gewölbe machen wollte, sondern einfach eine Flachdecke, das wäre ja auch möglich, und dass man dann im Zuge einer Planungsänderung doch solche großen Säulen aufstellen wollte. Die konnte man natürlich jetzt nicht einfach auf die Gewölbe hier der Heizergänge stellen, weil die würden die ja eindrücken. Und das würde dann erklären, wieso man dann hier eine Unterfangung dieser Bereiche vornimmt. Und wir haben im Dom in Trier, das gehört zum Quadratbau aus der Zeit Kaiser Valentinians. Da sind vier riesige Granitsäulen zur Verwendung gekommen und der Steinbruch, der liegt im Odenwald. Damals, im späten 4. Jahrhundert, als der Quadratbau dort am Dom errichtet wurde, nicht mehr Teil des Römischen Reiches. Und jetzt ist dann die Frage, wo waren die Säulen her, die man dort beim Dom erbaut hat? Und da wäre eine interessante These, dass diese Säulen hier zum Frigidarium der Kaiserthermen gehören und dann unter Kaiser Valentinian, der hier die Kaserne eingerichtet hat, der auch den Quadratbau am Dom errichtet hat, dass der dann beim Abbruch hier des Frigidariums diese Granitsäulen hier entnommen hat und hat sie dann im Dom zur Anwendung gebracht. Das sind alles nur steile Hypothesen, das ist schon klar, aber könnte so gewesen sein. Ne? Ja. Nehmen wir mal weiter. Ja, und hier jetzt mal ausnahmsweise eine Stelle, wo was wenigstens im Ansatz fertig gemacht wurde. Ja, das ist jetzt wie geplant die Zwischendecke auf den Mauerblöcken aufliegend. Ne? Und oben auch das Plafonium, von wo aus der Salbraum beheizt wurde und unten drunter der Abwasserkanal. Ne? Achso, das sind Gerüstlöcher. Ja, wenn wir hier bauen, ab der Höhe, ja, legen wir Stangen hier drüber, Bohlen drüber und dann geht es dann weiter. Ne? Das sind Gerüstlöcher. Ja. Wir können ja mal, damit wir mal ein bisschen eine Vorstellung von der Größe des Objekts bekommen, einfach mal so hier ein bisschen durchlaufen. Ne? Ja. Hier haben wir dann einen Feuerungsofen für das Reinigungsbecken, wo wir oben schon drüber gestanden haben im Frigidarium. Das sind die Feuerungsöfen dafür. Ne? Hier auch noch eine schöne Stelle, wo man sieht, dass auch Abbruchmaterial Verwendung fand. Also hier haben wir von einem Gebälk, könnte von einem Tempel gewesen sein, jedenfalls hier so quasi wie die dorische Ordnung, wo dann oben diese Teile sind. Das ist hier verwendet worden als Leibung für eine Tür, die, wie wir sehen, hier auch wieder vermauert ist. Also diese Tür müssen wir als Bauöffnung ansprechen, wo man dann auch hier Baumaterial einbringen wollte. Wenn wir hier zurückschauen, sehen wir hier, hier war der Abwasserkanal mal ausnahmsweise nicht unter dem Heizgang, sondern daneben. Und wir haben dann oben den Heizgang, ohne dass ein Kanal drunter ist. wieso man das so gemacht hat. Gut, man brauchte dort auch die Möglichkeit, die Feuerungsstellen für dieses Becken zwischen Eingangshalle und Frigidarium zu befeuern. Aber ich fange jetzt gerade an, von mir Gesagten zu bezweifeln. Decken brauchen ja auch Abflüsse. Und so könnte ich mir vorstellen, dass diese Öffnungen da eher für die Abflüsse aus dem Becken gedacht ist, weil das nämlich hier in den Abwasserkanal reingeht. Und dann die Öffnungen, die zu der Seite, zu den größeren Gängen führen, die Feuerungsöfen beinhalteten. Ja. Bauschau machen Sie auch schon. Ja, dann gehen wir jetzt hier um das Frigidarium herum. Jetzt umrunden wir die Apsis, wo das Kalkbadebecken drin war. Wenn man hier durch diese Tür in den Nachbarraum schaut, das hat mit der Thermenanlage nichts zu tun. Das ist ein moderner Durchbruch hier und da sehen wir in Reste der vorthermenzeitlichen Bebauung, die sich hier unter der Palästra erhalten haben. Das ist ein privates Wohnzimmer mit Hypokaustheizung, was hier zu diesen Villen gehörte. Ne? Man hat ja damals beim Abbruch den Bauschutt nicht beseitigt, sondern eingeebnet und das Gelände wurde dann entsprechend angehoben. Ne? Der Boden hier ist nicht ganz trocken. Das war auch zur Antike schon so und deshalb sind hier Drainagen verlegt, die also den Boden entwässern. Und die sehen ja sehr modern aus, das sind aber noch die antiken Drainagerohre, die dann auch hier in den Abwasserkanal müssen. Das ist antik? Ja, ja. Tonröhren, ja. Das sind Tonröhren. Das konnten die damals schon. Damals konnten die noch bauen. Außerdem, man muss sich viel mehr fragen, also in Bezug auf Badetechnik, nicht gab es das damals schon, sondern gibt es das heute noch? Gell? Das ist da die interessantere Frage. Ne? Ja, hier oben kommt jetzt auch ein Kanal an und das ist der Abfluss hier von dem großen Kaltbadebecken, der dann hier in den Abwasserkanal mündet. Ja, es ist schnell verstopft. Gell? Und man sieht, das knickt nach hinten leicht ab. Jedenfalls bei dem. Ja, aber schön wellig, ne? Ja, ja, das ja, ist ja. So wie von Hand gezogen. Da ist jetzt Schluss, da geht's. Und jetzt hier hinter den Gittern, geht das dann noch weiter, ja, wie unter den Straßen? Und dann geht es dann weiter Richtung Mosel. Also da könnte man theoretisch noch recht weit gehen, oder kommt man so ein bisschen... Teilweise gibt es dann Unterbrechungen und dann sind auch schon wieder im Bereich der... ich muss immer die Himmelsrichtungen sortieren, entlang der Südallee, da gibt es noch Bereiche, wo Gänge vorhanden sind. Teilweise wurden sie auch später als Keller genutzt von Häusern. Also da ist noch ein bisschen Wasser halten. Ne? Ja. So, dann gehen wir mal wieder nach. Also wir sind jetzt einmal ums Frigidarium rumgelaufen. Ne? Das ist alles, wie man hier sieht, unter Keller. Ja, hin und wieder werden schon mal welche gefunden, die falsch abgebogen sind. Wenn es mal richtig stark regnet, werden die rausgespült, das passt schon. Was bauen die denn jetzt da hinten auf? Das ist immer wieder mal so ein Lager auch für Kinder, wo dann... Ach so. Muss nicht immer um römische Sachen gehen, dass irgendwelche Themen wird dann... Lagern, Markt oder was weiß ich gemacht. Mhm. Ja. Die Gänge im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzbunker? Die waren weitgehend verfüllt. Die sind ja nach dem Krieg ausgegraben worden. Okay. Also nur in kleinem Umfang sind sie schon im 19. Jahrhundert ergraben worden. Aber im Großen und Ganzen. Ja. Das ist der Schutz. Ja. Der normale Hauskeller ist auch nicht stabil. Ja. Waren denn hier eigentlich zwischenzeitlich mal irgendwann dann auch Wohnbebauung? Also gut. Es gab ein Kloster hier, St. Agneten. Und früh gab es schon, weil hier war ja auch eine Art Dorf gewesen, dieses Kastil. Ne? Und dann war also die Pfarrkirche hiervon St. Gervasius gewesen. Also die ganzen Stadtpfarrkirchen in Trier gehen zurück auf diese alten Dörfer, die im Bereich römischer Großbautenruinen entstanden waren. Und dann das Kloster St. Agneten, was dort unten im Bereich der Palästra stand. Das ist ja dann, war ja säkularisiert, wie alle Klöster auch. Und das ist eine Kaserne gewesen. Und da standen große Teile auch noch bis zum Zweiten Weltkrieg, die dann im Krieg zerstört wurden. Und dann hat man hier alles abgerissen, was in dem Bereich stand, und hat dann, wie gesagt, das ganze Gelände untersucht. Die Mauern, die man hier sieht, eine ist hier mit einem römerzeitlichen Bogen unterfangen, über einen Heizergang hinweg. Die andere Mauer ist jetzt mit Beton unterfangen. Die ist einfach auf die Verfüllung des Heizergangs aufgesetzt worden. Und jetzt, wo man den Heizergang dann ausgegraben hat, musste man das ja irgendwie unterfangen. Und diese Mauern, die oben drüber liegen, wir sehen, dass sie so rechtwinklig zueinander stehen, das ist die Flucht von Pferdeställen bzw. oben drüber den Soldatenstuben, die hier um den Sportplatz herum angelegt waren. Und der Sportplatz war also nun Kasernenhof und reichte bis, ja, wo wir jetzt hier stehen. Ne? Und alles, was höher ist als unten, wo man diese Kiesel da sieht, in der Höhe, wo das Geländer draufsteht, diese helle Fläche dort. Das ist die Höhe, auf die das ganze Gelände hier einplaniert wurde, um den Kasernenhof anzulegen. Also alle Mauerstümpfe, die wir dort sehen, die über diese Höhe hinausgehen, sind Rekonstruktionen. Das kann nicht original sein, weil alles bis auf diese Höhe abgetieft wurde. So, gehen wir dann zurück, und ich kann dann noch gleich abschließend noch mal ein Grundriss zeigen, wie das Ganze war. Ja, hier noch mal zur Erinnerung, was ich eben in den Sand gezeichnet habe, die antike Stadt, Amphitheater, Wagenrennbahn, und hier die Thermen, wo wir sehen, hier die Barbara-Thermen, und das ist jetzt der Grundriss der Thermenanlage, also hier dieser Hof mit der Exedra, und dann hier, wo es dann in den Palästra geht, Umkleideräume, Toilette, hier Salbraum, Schwitzraum, Kaldarium, Tepedarium, Frigidarium. Und hier sind wir ja überall rumgelaufen, und als Kaserne ist das hier also abgerissen worden. Und dann haben wir diese Situation hier. Das Tepedarium dient als Eingangshalle und das Kaldarium als Fahnenheiligtum, Exerzierhalle. Und das ist alles ein riesengroßer Kasernenhof geworden. Und hier die Stuben der Soldaten. Warum in der Zeichnung das nicht hier fortgesetzt wurde, keine Ahnung. Natürlich lief das hier rundherum in dieser Größe. Ne? Und dann haben wir hier noch ein interessantes Bild, eine Rekonstruktionszeichnung aus dem späten Mittelalter. Man sieht die mittelalterliche Stadtmauer hier schon gebaut, die dort noch steht. Und dieses Teil der Thermenanlage diente als Eckbastion der Stadtbefestigung. Das ist auch der Grund, wieso das überhaupt erhalten geblieben ist. Bis ins 19. Jahrhundert war hier ein Stadttor durch das Thermenfenster. Und im Frühmittelalter, dazu gibt es jetzt hier keine Rekonstruktionszeichnung, da müssen wir uns das hier als Burg vorstellen, mit der Siedlung Kastil drumherum. Ne? Und hier, wenn ich richtig kenne, des Römischen Reiches, 17. Jahrhundert, da gab es ja kaum noch die letzten Legionen. Wer hat dann das dann nachübernommen, nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches? Ja, welcher König? Genau, also wir haben also kaiserlicher Hof und Präfektur ist weggezogen nach Arles. Das war um das Jahr 400. 475 ist das Weströmische Reich untergegangen. Das heißt, da hat der letzte Kaiser abgedankt. Aber das heißt ja nicht, dass jetzt ein Schalter rumgedreht wurde und alles jetzt komplett anders war. Der Übergang ist einigermaßen fließend und die antiken Strukturen verschwinden nicht schlagartig. Und hier bei uns hat noch ein Comes fungiert, also eine Art Graf. Augustus hieß der, der noch im Sinne Roms hier eine Restherrschaft aufrechterhalten hat, ohne mit Rom wirklich verbunden zu sein. Das Ganze war auseinandergefallen. Die Franken, das sind germanische Volksstämme, die sich unter diesem Namen zusammengetan hatten, die haben quasi die Nachfolge angetreten. Der König der Franken, Chlodwig, hat sich taufen lassen. Das Christentum ist ja im Zuge der konstantinischen Wende Staatsreligion des Römischen Reiches geworden. Und der fränkische König, nun auch Christ, konnte mithilfe der Kirche, die die entsprechenden Strukturen ja hatte, dann ein Reich aufbauen. Und so setzte sich das Römische Reich dann quasi hier im Fränkischen Reich fort. Und Karl der Große, der dann auch wieder Kaiser ist, wie in römischer Zeit, setzt es dann fort. Also so ein knallharter Untergang ist es ja gar nicht gewesen. Es ging ja irgendwie weiter und die Kultur, dann vom Christentum geprägt, hat sich ja aus römischer Zeit fortgesetzt. Und in Rom sitzt immer noch der Papst. Ne? Und das steht natürlich auch in der Tradition, als das Christentum dann Staatsreligion war, waren da überall Bischöfe in den Städten und die Bischöfe in den Provinzhauptstädten waren diesen Bischöfen übergeordnet und so ist auch der Bischof von Trier als Bischof der Provinzhauptstadt hier Treveris dann Metropolit und weil wir auch hier die Hauptstadt der Diözese Galliarum waren, hat also der Trierer Bischof damals auch eine Metropolitenstellung gehabt und der Metropolit von Rom steht natürlich dann über dem Ganzen und das ist dann der Papst. Das sind ja bis heute vorhandene Strukturen, die auf die Römerzeit zurückzuführen sind. Das Thema, das Thema sind ja die Thermenanlagen und wir haben vorhin gesagt, dass wir uns dann abschließend die auch in Funktion befindlichen Barbara-Thermen mal anschauen können. Da kann man nicht rein, da kann man aber drüber laufen. Da ist ein Steg über die Ausgrabung angelegt und da könnten wir dann abschließend noch hingehen. Ne? Schauen wir uns das an. Ne? Soweit zu den Kaiserthermen, die eigentlich keine waren. Das ein oder andere Foto findet ihr mutmaßlich im Blog. Mutmaßlich deshalb, weil ich davon ausgehe, dass diese Konserve mein Blog sicherlich überdauern wird. Schnellen Schrittes ging es danach durch die Stadt und auf einen Abstecher zu den Viehmarktthermen, wo es eigentlich nichts zu sehen gibt außer Gebäuden, Parkplätzen und Außengastronomie. Aber es ist unfassbar, dass sie die Dinger nie benutzt haben. Also da baut man so ein Riesenbauwerk für Nüsse. Das ist so ja, das ist das Problem war, Konstantin war, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, der ist unrechtmäßig an die Macht gekommen und war dann hier im Norden, also in York, in Eboracum, ist er zum Kaiser ausgerufen worden. Und genauso unrechtmäßig ist in Rom der Maxentius ausgerufen worden. Und der rechtmäßige Kaiser Severus, der damals in Mailand residierte, hat dann versucht, den Maxentius zu besiegen und ist dabei selbst zu Tode gekommen. Und da haben wir nur die beiden Unrechtmäßigen. Und dann ist Konstantin mit Rückendeckung des Ostkaisers nach Italien gerückt und hat dann den Maxentius bei der berühmten Schlacht an der Milvischen Brücke 312 besiegt und war dann Kaiser des gesamten Westens. Ist aber in Trier residieren geblieben bis 316. Dann hat er sich mit dem Licinius, dem Ostkaiser, angelegt und hat dann den Licinius 324 besiegt und dann eine so nicht nur den die Residenz dann nach Osten verlegt, sondern sogar die Hauptstadt. Und Konstantin gründet dann ein neues Rom, Konstantinopel. Ne? Ja. Und Trier ist damals dann Sitz seiner Söhne, die infolge von hier versuchen, nicht mit besonders viel Erfolg die Rheingrenze zu sichern, weil sie sich lieber selber gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und das ist eine Situation hier, die den Weiterbau an der Thermenanlage verhindert. Und dann unter Kaiser Valentinian, der dann wieder rechtmäßiger Kaiser hier auf dem Thron dann ist und auch Trier wieder als Residenz nutzt, um von hier die gefährliche Rheingrenze wieder sichern zu können. Der macht dann hier, bringt das Bauprogramm hier wieder in Schwung, aber nicht mehr als Thermenanlage, sondern als Kaserne. Ja, und zu wie viel Prozent war die ungefähr fertiggestellt? Weiß man da was? Das ist die große Frage. Also ich bin geneigt zu sagen, sie war im Rohbau komplett fertig. Mhm. Während andere sagen, das Frigidarium ist über den Fundamentbereich nicht hinausgewachsen. Aber dann kann ich mir nicht die eingezogenen Gewölbe erklären. Okay. Ja, spannend. Man muss ja auch ein bisschen was gekostet haben, ne? Ja. Dann haben wir alle drei Thermen zumindest angerissen. Ne? Ja. Wenn wir jetzt hier noch über den Viehmarkt gehen. Ja, als das jetzt feststand, dass wir hier die Führung haben, habe ich mir das mal ein bisschen durchgelesen, so was man halt kriegt in der Wiki und so. Und dann bin ich drüber halt auch drüber gefallen, dass die Barbara-Therme halt die größte war, ja. Nördlich der Alpen. Ja, und dann gucken wir uns ja morgen gucken wir uns noch das Gräberfeld St. Maximin an. Und zuerst hieß es ja, wir würden in diese Matthiaskirche gehen, also da, wo auch dieser Apostel, ja, Apostel. Genau. Liegen soll. Und, aber das war es dann nicht, das war wohl ein Versehen. Man hat dann Maximin genommen. Ja, ja. Auch spannend. Ja, ich habe mir immer gesagt, da ich ja ein Andreas bin, wäre das mit dem Matthias natürlich sehr nett geworden. Aber naja. Ja, hier sind wir jetzt auf dem Viehmarktplatz. Der ist erst im 19. Jahrhundert entstanden. Und in den 1980er Jahren sollte dann hier eine Tiefgarage drauf gebaut werden. Ist auch getan worden, haben wir gerade drüber gesprochen. Und da stieß man auf umfangreiches römisches Mauerwerk. Und das ist damals so ein bisschen dargestellt worden, als hätte man völlig ahnungslos sei man da drauf getroffen. Das ist aber nicht richtig. Schon in den 50er Jahren hat man hier in der Nachbarschaft gigantische Fundamente gefunden. Und man wusste, hier ist irgendetwas ganz Großes. Also so zufällig war das nicht. Und dann fand man dann hier die vermeintlich älteste Thermenanlage von Trier aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert. Musste sich aber dann sehr schnell korrigieren. Das Gebäude ist zwar so alt, aber die Thermenanlage ist erst im 4. Jahrhundert eingebaut worden in das Gebäude. Die ursprüngliche Nutzung kennen wir nicht. Das Gebäude ist, dafür gibt es sonst hier keine Beispiele, mit einer dichten, dicken Lehmumhüllung im Fundamentbereich abgedichtet. Und es drängte sich auch schon mal der Verdacht auf, dass es sich hier um eine Art Archiv gehandelt haben könnte, wo also Dokumente gelagert wurden, wo man mit Feuchtigkeit natürlich die man da nicht braucht. Und das ist dann zur Thermenanlage genutzt worden, quasi als Ersatzlösung für die Thermenanlage, in der wir ja waren. Da war es ja Kaserne. Wieso hat man die Thermenanlage eigentlich nicht weitergebaut wie geplant? Konstantin hat sie begonnen. Er kam 306 auf den Thron. 305 waren die 20 Jahre des Diokletians und seines Mitkaisers Maximian vorbei. Die beiden dankten plangemäß ab. Und die Stellvertreter stiegen zu Kaisern auf. Das war das System, was seit Diokletian gelten sollte. Aber im Jahr 306 starb dann Constantius Chlorus, der hier in Trier der Stellvertreter von Maximian war und nun ranghöchster Kaiser war. Und die Soldaten haben seinen Sohn Konstantin zum Nachfolger ausgerufen, obwohl dessen Stellvertreter Severus, der in Mailand residierte, der rechtmäßige Kaiser dann wäre. Und in Rom wurde Maxentius zum Kaiser ausgerufen und das war genauso unrechtmäßig. Severus kam sehr schnell zu Tode bei einem Feldzug gegen den Maxentius und dann hat nur hier Konstantin und Maxentius hier im Westen existiert, beide unrechtmäßig. Und Konstantin ist dann mit Teilen der Rheinarmeen gegen Rom und hat dort dann den Maxentius bei der berühmten Schlacht an der Libyschen Brücke besiegt. Und das ist auch die Schlacht, wo den Soldaten befohlen wurde, das Christogramm auf die Schilde zu ritzen. Weil in Hoc Signo Vinces, in diesem Zeichen, wirst du siegen, hatte er geträumt. Und das dann setzt die konstantinische Wende ein. Konstantin bleibt in Trier residieren bis 316. Dann schlägt er sich auf dem Balkan rum. Und er ist in Streit geraten mit dem Ostkaiser Licinius und besiegt den dann 324 und gründet dann eine neue Hauptstadt fürs Römische Reich, Konstantinopel. Und das ist der Grund, wieso die Bauarbeiten an der Trierer Anlage schleppend nur vorankamen und dann auch eingestellt wurden. Zumal nach dem Tod Konstantins seine Söhne sich gegenseitig die Köpfe einschlugen und wir somit wieder in einen Bürgerkrieg steckten. Die Rheinarmeen konnten die Grenze nicht mehr halten und Germanen kamen rüber. Trier war als Residenzstadt nun nicht mehr zu gebrauchen und ein Neffe von Konstantin, Julian, nutzte sogar ganz weit im Westen Paris als Residenzstadt. Und dann unter Kaiser Valentinian konnte dann die Rheingrenze wieder gesichert werden und Trier wurde wieder Residenz. Und so wurde dann unter Valentinian die Thermenanlage als Kaserne umgebaut. Und weil man aber trotzdem mehr Thermenanlage brauchte, hat man dann hier dieses Gebäude ersatzweise sozusagen für die nicht verwirklichte Thermenanlage dann als solche in Benutzung genommen. Und sie ist, weil sie nicht als Thermenanlage konzipiert war, ist die Anlage eher untypisch und man musste hier und da regelrecht rumbiegen und rumschieben, um den Badebetrieb da überhaupt möglich zu machen. Ne? Gut, dann gehen wir aber weiter zu dieser größten Thermenanlage, dieser Barbara-Thermen. Und die waren ja wenigstens mal auch in Benutzung. Von hier eilten wir abschließend zu den Barbara-Thermen, wo es allerdings nicht mehr so viel zu sehen gab wie bei den Kaiser-Thermen. Dafür waren sie aber mal irgendwann in Betrieb. Wenigstens das. Ist hier dieser Mittelstreifen gelassen worden wegen diesen Mauern? Zwischen diesen beiden Straßen? Ja, also es ist so, also hier waren die Gräben der Stadt. Okay. Und hier war also im Mittelalter die Stadtmauer bis in die Neuzeit. Hier, der Turm ist ja schon neuzeitlich, der ist aus dem 16. Jahrhundert. Und als Verteidigungsanlage ist sie dann im 18. Jahrhundert schon nicht mehr in Benutzung. Und die Stadtgräben werden damals schon verfüllt. Und es wird dann die Alleenbepflanzung hier schon angelegt im 18. Jahrhundert. Und die Mauer selbst hat aber noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein die Funktion einer Zollgrenze. Und die verliert sie erst 1875. Und dann hat man nach 1875 die Stadtmauer von Trier weitgehend abgerissen, bis auf geringfügige Reste. Ne? Wir haben ja oben an den Thermen noch den Mauerzug gesehen. Und hier gibt es noch einen Turm. Dann gibt es noch einen größeren Abschnitt der Mauer nach Osten hin. Aber im Großen und Ganzen ist sie abgetragen worden. Und die Stadt ist dann im 19. Jahrhundert auch wieder über die mittelalterlichen Grenzen hinausgewachsen in die alten römischen Südviertel der Stadt hineingewachsen. Und um 1900 hat sie dann fast schon wieder die flächige Größe der Römerzeit erreicht. Ne? Und heute ist sie darüber hinaus, deutlich darüber hinaus gewachsen. Und einwohnermäßig ist auch so um 1900 der römische Stand wieder erreicht worden. Okay. Und heute haben wir es ja schon fast verdoppelt, ne? Mit 110.000 Einwohnern. Ja, die alte verkehrsgünstige Lage hier, die uns zu dieser gigantischen Größe gebracht hat, dass das vorbei war, ja, war es halt eben vorbei mit der Wirtschaftskraft bis heute. Und wir sind immer hier eher am Rand von allem. Mhm. Industrialisierung ist hier ziemlich an uns vorbeigezogen. So. Ja, hier sind wir jetzt an den tatsächlich in Benutzung gewesenen Thermenanlagen. Hier sieht man jetzt eine Luftaufnahme der heutigen Situation mit Einzeichnen der Thermenanlage. Wir haben hier die Römerbrücke, die ja immer noch die erste Römerbrücke, die ist dendrochronologisch datiert für das Jahr 18 vor Christi Geburt. Dann gibt es eine neue Brücke im ersten nachchristlichen Jahrhundert, keine reine Holzbrücke, sondern mit Steinpfeilern, aber auf Holzfundament. Und dann nochmal eine neue Brücke im zweiten nachchristlichen Jahrhundert, diesmal ohne Holzfundament, sondern die Steinpfeiler gründen unten auf dem gewachsenen Fels unter der Mosel. Und das ist die Brücke. Da sieht man so schön, wenn man mal was richtig macht, dann hält das auch lange. Und die trägt jetzt nach 1800 Jahren immer noch den Straßenverkehr. Hier verlief dann der Decumanus Maximus rauf Richtung Kaiserthermen. Und hier waren vier Insulae des Stadtgrundrisses, die sind zusammengeführt worden. Es sind auch hier Aufschüttungen vorgenommen worden im Uferbereich, damit das Hochwasser frei war. Und so konnte dann hier die größte Badeanlage des Römischen Reiches außerhalb der Stadt Rom errichtet werden. Und nur ein kleines Areal, wie ich es jetzt hier umzeichne, ist heute sichtbar, also was meine Hand hier überdeckt ungefähr. Und alle anderen Teile liegen noch unter der umgebenden Bebauung. Das Konzept ist das gleiche wie bei den Kaiserthermen. Hier haben wir die Palästra, dann hier Eingangshalle und das Frigidarium und dann auch hier Salbraum und Schwitzraum und dann auch hier den Zugang zum großen Warmbadesaal, dann hier nicht rund, sondern kreuzförmig das Tepidarium, in dem Kaiserthermen war es ja rund und dann auch hier den großen Kaltbadesaal und auch hier allerdings kleiner, hier so eine Apsis. Und wir haben aber dann eine Natatio, also ein Freiluftschwimmbecken in die Palästra hineinragend, was bei den Kaiserthermen nicht vorgesehen war. Also hier war das einfach außen im Freien, während bei den, zum Beispiel bei den Diokletianthermen in Rom oder auch bei den Caracalla-Thermen ist diese Natatio auch, aber die ist dann auch noch überdacht. Ne? Waren die Thermen denn jetzt Schwimmbäder oder Badehäuser? Beides. Also in erster Linie baden, aber man konnte auch schwimmen. Und dann gibt es zwei Hallen hier, die wir bei den Kaiserthermen nicht haben. Das sind tatsächlich zwei Schwimmhallen mit warmem Wasser und großen, tiefen Becken, wo man dann tatsächlich auch schwimmen konnte. Ne? Und man konnte damals schwimmen, das war so ein Ding, was man gelernt hatte. Das ist heute wieder ein Problem geworden, dass man nicht mehr schwimmen kann. Ja, ja, gut. Also ob jetzt der gemeine Römer ob die Main, also die, diese Thermenanlagen waren nicht in erster Linie zum Schwimmen. Ja. Das muss man wissen, ja. Klar. Also dieses Schwimmen ist eher die Ausnahme. Genau. Hat es aber gegeben. Aber wie weit jetzt schwimmen, ob die Bevölkerung schwimmen konnte, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Also später ist es ja ziemlich verloren gegangen. Ja. Also Leute haben ja eigentlich überhaupt nicht mehr geschwommen. Ja. Und das ist ja erst in unserer Zeit wieder aufgekommen. Bei uns aus dem Dorf, wo ich jetzt her bin, die Untergässer, die Unterdörfler, die konnten alle schwimmen. Und die ein paar Häuser höher gewohnt haben, die konnten alle nicht schwimmen. Braucht man nicht mehr in den Bergen. Ja, ja. Gehen wir mal über die Anlage drüber. Hier haben wir jetzt passendes Bild zum Thema. Da steht es ja sogar, konnte man in den Därmen schwimmen. Genau. Ja. Ja, hier ist jetzt eine Rekonstruktionszeichnung von einem dieser Badesäle und da haben wir tatsächlich ein Schwimmbecken. Hm? Ja. Genau. Alles für Steuergelder gebraucht für das gemeine Volk. Weil das waren damals Steuereinnahmen. Es waren ja Bauern und Handwerker draußen herum. Und das ist ja ein Prachtbau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Wie wurde das finanziert? Auch aus Rom mit irgendwelchen EU-Sanktionen, wie man das schon sagen würde? Oder hat also die Stadt der römische Staat finanzierte sich zunächst aus den eroberten Gebieten. Man hat Gebiete hinzugewonnen und aus diesen Provinzen sind dann Abgaben geflossen. Allerdings die Provinzen selbst haben ja auch profitiert. Ja. Eigentlich hat das Ganze ja profitiert, aber irgendwo musste das Ganze ja herkommen. Natürlich, es ist dann durch Eroberungen ist das dann reingekommen und dann natürlich durch Steuern, die natürlich bezahlt werden mussten. Ne? Klar. Jo. Hier sieht man quasi den heutigen Zustand dieses Saales, der hier lag. Also der Beckenboden, das ist alles weitgehend zerstört. Und vielleicht auch noch interessant, alle Römerbauten, die noch stehen, stehen nur deshalb, weil sie in irgendeiner Weise genutzt wurden. Und hier diese Thermenanlage ist als Burg benutzt worden, ähnlich wie die Kaiserthermen auch. Und hier war ja dann das Dorf Barbeln. Und in dieser Burg saß die bischöfliche Ministerialenfamilie de Ponte in den Kaiserthermen, die de Castello und hier de Ponte. Und die de Pontes hier hatten sich mit dem Bischof, mit ihrem Herrn, gewaltig angelegt und beanspruchten für sich auch die Stadtherrschaft. Und der Bischof hat das zu verhindern versucht und auch mit Erfolg. Und der Bischof ließ dann im Mittelalter eine Stadtmauer bauen. Und während die Burg Dera de Castello in den Stadtmauerbau einbezogen wurde, wurde hier die Burg Dera de Ponte ausgeklammert. Und die lagen jetzt außerhalb der Stadt und die Bedeutung des Geschlechts ist dann geschwunden. Sie waren mit der Sicherung der Brücke betraut und haben auch den Markt beherrscht, der hier in Brückennähe damals sich befand. Aber er war abgezogen worden in die Nähe des Doms. Und so ist diese Familie in ihrer Grundlagen dann hier beraubt worden. Ja, also aus ihrer Sicht gesprochen, und das Geschlecht starb dann aus und die Burganlage verfiel und dann ging es daran, die Burganlage als Steinbruch abzutragen. Und als 1512 Kaiser Maximilian hier in Trier Reichstag abhielt, berühmt ist, dass damals der Heilige Rock gezeigt wurde, also diese Tunica Christi, die in Trier aufbewahrt wird, und es setzten diese Heilig-Rock-Wallfahrten ein, aber im Rahmen des Reichstages wurden auch die neuen Feuergeschütze vorgeführt, die nun in der Kriegstechnik zum Einsatz kamen. Und hier an der Ruine der Barbara-Therme wurden Schussvorführungen durchgeführt und man hat dann hier mit jede Menge Artillerie Schießübungen auf das Gebäude verursacht. Das Ganze war dann in einem ziemlich desolaten Zustand, stand aber in großen Teilen noch aufrecht. Und dann im frühen 17. Jahrhundert haben die Jesuiten sich in Trier ein Kolleg gebaut und die Anlage hier wurde dann als Steinbruch abgetragen zum Bau des Jesuitenkollegs in Trier. Und zwei Jesuitenpatres, wenn wir hier mal einen Schritt weiter gehen, Alexander Wildheim, anderen Namen habe ich vergessen, die haben noch bevor es abgerissen wurde, Bauzeichnungen durchgeführt. Und so haben wir hier die Caldarium-Fassade, die damals im 17. Jahrhundert noch stand, die ist hier sehr detailreich aufgezeichnet worden. Und so können wir uns heute eine Vorstellung davon machen, wie das Gebäude mal ausgesehen hat. Und das ist jetzt auch alles, da sieht man, sind oben die Gewölbe sogar noch drüber, über dem Saal. Und das ist dann alles abgetragen worden. Und so sind heute nur noch die Fundamente übrig geblieben. Ja, und hier haben wir dann Rekonstruktionszeichnung mit dem großen Warmbadesaal, Kaltbadesaal, hier das Tepidarium kreuzförmig und hier die Badevorbereitungsräume, Salbraum, Schwitzraum. Und dann die großen Hallen hier mit den Schwimmbecken drin, was oben bei den Kaiserthermen gefehlt hat. Ja, und das sind die Mauerstümpfe, die heute noch im Boden drinstecken. Das Gelände war ja dann eingeebnet, ist dann hier als Ackerflur auch genutzt worden. Das Dorf Barbeln gab es natürlich auch immer noch. Heute sieht man davon von der alten Bebauung so keine Spuren mehr. Und erst im 19. Jahrhundert ist man dann auf die Ruine aufmerksam geworden und hat dann Grabungen vorgenommen und fand somit die Baureste hier. Ne? Ja, hier stehen wir jetzt ungefähr auf der Mittelachse des Gebäudes. Hier war der große Warmbadesaal und man sieht dort, hier waren die Becken nicht in Apsiden, sondern in rechteckigen Nischen untergebracht. Und unterirdisch sind auch immer noch die Heizergänge erhalten, teilweise sogar noch mit Gewölben darüber. Ja, hier ist mal so eine kleine Mauerecke, wie man da sieht, rekonstruiert worden mit diesem Opus Mixtum Mauerwerk, wie wir es auch an den Kaiserthermen gesehen haben. Zu der Technik habe ich eigentlich noch gar nichts gesagt. Also das funktioniert so, dass man mit kleinen Steinen parallel zueinander Mauern baut, in dem Abstand, wie die Gesamtmauer dick werden soll, verfüllt dann den Bereich zwischen diesen Mäuerchen mit Opus Cementitium, also mit dieser Art Beton, mauert dann zwei Ziegelschichten über das Ganze, damit der Mauerverband gewährleistet ist, und dann können die Schalungen wieder erhöht werden. Und so wird dann Abschnitt für Abschnitt der Guss des Mauerwerks vorgenommen. Und das ist eine sehr haltbare Technik. Ja, es ist 1 Uhr mittlerweile. Und dann würde ich sagen, sollen wir dann hier die Führung beenden. Ich bin ja gern bereit, noch Fragen zu beantworten. Und ich hoffe, dass es interessant war. Dann vielen Dank. Ne? Danke auch. Dankeschön. Und wann wird hier wieder geflutet? Also hier war lange Jahre absoluter Stillstand. Der Bau ist also für Besucher gesperrt worden. Und das Wärterhäuschen steht ja da schon seit dem 19. Jahrhundert. Also die Anlage ist lange genutzt worden und zum Besichtigen. Dann war hier lange Stillstand. Es sind dann Schutzdächer hier drauf gekommen, um weiteren Verfall zu verhindern. Und so ein richtiges Konzept fehlt eigentlich, dass das hier wieder richtig zugänglich wird. Und so hat man jetzt mehr provisorisch hier so einen Steg drüber gemacht, dass man die Anlage dann von oben erlaufen kann. Oh, noch nicht so lange, ein paar Jahre. Ne? Ja. Ein paar Jahre, genau weiß ich es nicht. Ne? Ja. Und so kann man dann doch rein, gut, die Schutzdächer verhindern natürlich so ein bisschen den Blick aufs Ganze, aber so mit den Rekonstruktionszeichnungen ist das Ganze schön gemacht worden. Ne? Der Marc kann gleich zurücklaufen, ich würde auch mit rüberlaufen. Und dann, wer mit dem Fahrrad ist, kann dann mit dem Fahrrad weiterfahren zum Eventort oder sonst eben zum Hotel und dann zum nächsten Standort oder mit dem Bus. Kann ich gleich auch noch sagen, welcher von vorne von der Haltestelle fährt. Auf jeden Fall vielen Dank für die schöne Führung. Hat uns sehr gefreut. Und ja, wenn noch Fragen sind, wie Sie schon gesagt haben, gerne fragen. Und sonst sehen wir uns gleich um 14 Uhr dann im Ablertal. Danke. Glücklicherweise residierten wir relativ zentral zwischen den Thermen, sodass wir zügig das Hotel erreichten und aufs Auto umstellen konnten. Klimatisiert ging es direkt weiter zum Anschlusstermin, dem 11. Open Caching Headquarter Hauptevent, in einer Straußwirtschaft unterhalb eines mit Wein bebauten Hanges. Einige der TeilnehmerInnen sind da mit Öffis oder dem Fahrrad hin, doch ich war heilfroh, dass wir das klimatisierte Kfz nutzen konnten. Gekühlter Wein, diverse Schorlen, Kuchen und einige warme Speisen waren zu erstehen und die Zeit rann dahin wie der Schweiß aus meinen Poren. Man saß unter Schirmen oder Hartdachpavillons, klönte übers Cachen und die gelistete Führung schien vergessen, bis plötzlich und unerwartet die Frage wieder aufkam. Wer hat Bock auf eine Führung? Fast alle. Ich ließ mich überzeugen, es dauerte jedoch noch eine ganze Weile, bis es endlich losging und es wurde gemunkelt, man müsse wohl noch aufräumen. Als es dann tatsächlich losging, kam die Ernüchterung. Das Weingut sei in der Vergangenheit ein Rebenforschungsdingsi gewesen und so richtig in Wein mache man erst seit ein paar Jahren, wobei man in erster Linie Veranstaltungsort sein wolle und deshalb gäbe es auch nicht so viel zu sehen und überhaupt. Ich gebe zu, ich habe es weder aufgenommen noch richtig zugehört. Zu sehen gab es das Herbarium, einen Raum mit einer Traubenpresse, der nach Öffnung des Tores roch wie das Düngerlager der örtlichen Genossenschaft. Als nächstes sahen wir das Weinlager, wo der Wein ausgebaut wird, sprich eine Halle voller leerer Weintanks aus Edelstahl. Kühl und feucht, weil in den Hang gebaut und fortwährend gekerchert und ständig tropfte Kondenswasser von der Decke. Eine kleine, angenehme Flucht vor den Außentemperaturen. Von dort gingen wir in ein anderes Gebäude, in das früher mittels einer Lorenbahn die Trauben angeliefert wurden, so über die Decke. Interessant wirkte die Transmissionswelle an der Wand, über deren früheren Zweck jedoch niemand Auskunft geben konnte. Im ehemaligen Lokschuppen, jetzt Werkstatt, standen dann Schmalspurtraktoren und eine Art Raupe mit Schneidwerk. Letztere dient dazu, die Abstände zwischen den Rebstockreihen zu lichten, damit Licht und Sonne an die Reben kommen. Insgesamt also eine eher rudimentäre Spontanführung für Leute ohne Grundkenntnisse im Weinbau. Aufgrund der Tatsache, dass die nächste Lese demnächst bevorsteht, gab es nichts im Betrieb zu sehen oder zu kosten. Tja nun, zurück in der Außengastronomie. Ich hatte langsam Hunger. Es muss um 17 Uhr gewesen sein und ich organisierte meiner Holden und mir Paninis. Roastbeef mit Rucola und Pesto im Fladenbrot nebst einem kleinen Salat im Pappbecher. Schmeckte gut, machte satt, doch blieb mir kaum Zeit zum langsamen Genießen, weil die OC-Fraktion zum Podcast drängte, zu dem ich auch geladen war. Den hört ihr allerdings nicht hier, sondern gegebenenfalls bei OC selbst. Und mit diesem Bombenreport endet nicht nur der Haupttag des 11. OC-Headquarter-Event-Wochenende in Trier, sondern auch Konservenradio Dosenhausen Konserve 201 vom 5.9.2024. Den Rest und mehr, wenn gleich nicht in besserer Qualität, gibt's mutmaßlich in Konserve 202. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. den GratulantInnen zur Konserve 200, Fasi, Frank Backhaus, Dotti, Punika GC, Sven mit W und Werla, vielen Dank für eure mehr als freundlichen Worte. Sieht man sich möglicherweise beim Podstock? Würde mich freuen. Podstock, ja, die Genanntinnen kennen das, aber für die, die gerade jetzt zum ersten Mal zugeschaltet haben sollten, hier meinerseits letztmalig der Trailer. Die Chronik der Stadt Damme erzählt vom Piratenschiff Podstock, welches vor 10 Jahren in See stach, um in einem epischen Kampf die besten Zutaten für ein Podcast-Festival zu ergaunern. Na los, her mit dem Kopfhörer, sonst hau ich dir das Mikrofon über deine Rübe. Keine falsche Bewegung, du Audio-Armleuchter ohne RSS-Feed. Na los, Crew, Bühne entern und alles einsammeln, was nicht nied- und nagelfest ist. Und die große Pfanne nehmen wir auch mit. Und nachdem das Schiff auf allen 7 Weltmeeren unterwegs war, läuft es einen weiteren, spektakulären Ort an. Den Dümmer See. Erlebe vom 13. bis 15. September 3 Tage lang Podcasts auf der Bühne, spannende Workshops, leckeres Essen und knisterndes Lagerfeuer mit der podcastigsten Piratinnen-Crew, die je am Dümmer See war. 10 Jahre Podstock. Tickets und alle Infos gibt es auf podstock.de. Nu wisst ihr Bescheid. Falls es keine Karten mehr gibt, vor dem Gelände ein Schild hochhalten. Das macht aber nur am Samstag Sinn, weil Tagesticket. Dafür gibt's dann vielleicht draußen auf dem Heimweg meinen wegen Traditionsfreitag ausgefallenen Poetry Slam Beitrag. Sofern ich nicht zu tief ins Glas schaute, was mutmaßlich möglich wäre. Mutmaßlich, sofern meine Holde mich nicht bremst, falls ich plötzlich und unerwartet der Ansicht wäre, mir die Veranstaltung schön trinken zu müssen. L'enfant terrible, ihr kennt das. Oder wegen 15 Mann auf des toten Mannes Kiste, johoho, und ner Buddel voll rum, sofern vorhanden. Zumindest kannten Piratinnen den Genitiv, der bekanntlich des Dativs tot war. Björk Dativ, Leichenschänder, Menschenfresser und Gewürzhändler. Aber das ist eine andere Geschichte.